Lobster und Tentakel Nummer 60, der Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Etwas kennenlernen, etwas erlernen, aber dieses Etwas bezieht sich heute nicht auf eine Religion wie in der letzten Ausgabe, sondern auf eine Region. Da fehlt eigentlich nur ein LE dazwischen. Heute auf eine Region und zwar das Innviertel. Ich bin zu Gast bei Michael Hohler. Michael, danke für die Einladung. Ja, gerne. Immer willkommen. Wir sitzen bei dir in Obernberg am Inn, das ist schon der erste Hinweis, der zweite eigentlich neben dem Innviertel, in deinem Haus, in eurem Haus unter einem Nordlicht, einer Dach, wie sagt man, ein Fenster? Dachfenster, genau, ja. Was ein wunderbares Licht von oben bringt und das ist für Künstler ganz gut, wenn sie was zeichnen, aber auch für Botaniker, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen und du bist Botaniker. Ja, kann man so sagen. So kann man das sagen, ja. Ab wann ist man Botaniker? Naja, das ist fließend. Also man kann Botanik studieren, man kann das rein als Leidenschaft empfinden, man kann das hobbymäßig machen, so wie ich. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr innige, intensive Leidenschaft, die ich da pflege. Das ist so. Also ist kein geschütztes Gewerbe. Nein, es ist kein geschütztes Gewerbe. Nein, das ist, also man macht das, ich mache das sozusagen neben der Berufssäule, habe eine Botaniksäule und die kann ich hoch und niederfahren, wie es mir gefällt. Das ist das Angenehme. Aus dem Geschützten, aus der Deckung sozusagen. Aus der vollen Deckung, nämlich du bist Berufsschullehrer. Berufsschullehrer in Braunau. Ja, und für welche Fächer ist man das? Unterricht jede Menge kaufmännische Fächer, so ja, Wirtschaftskunde, Rechnungswesen, Buchhaltung, all diese schönen Dinge. Mit richtigen Menschen, mit die das lernen Menschen, wollen. Richtigen jungen Menschen, ja, die das lernen wollen oder müssen. Und ja, meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass dazu motiviert sind. Also das ist, ja. Ihnen die Stimmung nicht zu vermasseln, der Rest folgt automatisch. Ja, ich kann das wunderbar verstehen, dass man zum Beispiel Buchhaltung einfach nicht verstehen will, weil es einfach irgendwie, ja, dass man, wenn man keinen Zugang hat. Und mir ist es früher genauso gegangen, aber inzwischen unterrichte ich das sogar ganz gern, das Buchhaltung. Inzwischen ist alles logisch. Wie 17, 18 war das für mich überhaupt nicht logisch. Und jetzt, und diese, vom Saulus zum Paulus sozusagen, diese Kehrtwendung, das möchte ich auch meinen Schülern zukommen lassen. Und gibt es einen kürzeren Weg wie den grauslichen? Also, dass man erst sich gar nicht auskennt, wofür das eigentlich ist? Oder gibt's? Ich denke, bei sowas wie Buchhaltung ist es so, das ist ein Grundschalter sozusagen, den man umlegt und wenn man das in einfachsten Zügen ein bisschen versteht, dann versteht man auch kompliziertere Geschäftsfälle. Also das ist nur ganz am Anfang dieses Umschalten, das ist die Kunst. Ist interessant, Geschäftsfälle, das geht da um Geschäftsfälle. Richtig, ja, es geht ja eigentlich, Buchhaltung geht um Geschäftsfälle. Da geht es eigentlich darum, dass man das begreift, was bei einem Geschäftsfall vor sich geht und dass man das dann einfach durchdenkt, welche Folgen hat das sozusagen in meinen Büchern. Ja. Und die Bücher sind Archive im Wesentlichen. So ist es. Die muss man haben und die muss man vom Gesetz aus haben und die sind ja auch praktisch, weil der Unternehmer möchte ja auch sehen, wo stehe ich mit meinem Unternehmen, wie stehe ich heuer geschäftsmäßig da, muss ich gegensteuern oder was immer. Also das hat ja auch einen Nutzen und ich glaube, wenn man das den Schülern einmal nahe bringt oder wenn sie das verstehen, dass das auch was Nützliches ist und dass man das später auch brauchen kann, das ist auch sehr, sehr wichtig, dann legt sich der Schalter leichter um. Und was ist das noch einmal für ein Schalter? Naja, das ist der Grundschalter, verstehen wollen, verstehen die einfachsten Prinzipien, wann was weniger wird, wann was mehr wird. Das ist, wie wenn ich aus dem Schachtel was rausnehme und in ein anderes Schachtel was reingebe, dann kann ich das sozusagen über die Buchhaltung notieren. Ich kann das nachvollziehen im Nachhinein. Und auch jeder andere kann das eindeutig nachvollziehen. Okay, aus dem Schachtel ist was rausgekommen, in das andere Schachtel ist was reingekommen. Und am Ende des Jahres schaut man nach, was in die Schachteln alles drin ist. So einfach wäre das. Das nachvollziehen wollen. Genau. Aber wenn man natürlich vorher abblockt und sagt, das verstehe ich nicht oder das brauche ich nie wieder, dann hat man es schwierig, da hat man es schwer. Und meine Hauptaufgabe ist eigentlich, ja, dafür zu sorgen, dass man einmal aufmacht, die Kanäle, und einmal schaut, was macht man denn da in Buchhaltung? Und das ist die Magie dahinter. Und wie gibt es da einen schönen Geschäftsfall, an dem das gut geht, wo die Leute sagen, ja logisch, Da brauche ich ja. Naja, das ist jetzt, das, ich würde sagen, das ist jetzt Buchhaltung in 5 Minuten. Nein, das machen wir jetzt okay. nicht. Okay. Na gut, aber die, wie sind das der Schalter bei der Botanik? Ist ebenfalls die Begeisterung. Weil ich kann ja natürlich auch in der Natur spazieren gehen, draußen sein, sie zur Kenntnis nehmen. Aber da gibt es dann einen Schalter, der dann dich konkret geführt hat, in ein Gebiet hineinzugehen, wo 99,9% der Bevölkerung eben nicht sind. Naja, ich meine, da hat es mehrere Schalter geben wahrscheinlich. Das ist richtig. Wie immer, oder wie sehr oft ist es so, dass an den Kreuzungen des Lebens eben Personen stehen, die einem begeistern, in eine gewisse Richtung hin irgendwas vorzeigen oder eben zum Denken bewegen. Und genauso war es in diesem Sinn, hat es einige Lehrkräfte gegeben in den Schulen, die eben mich dazu bewogen haben. Welche Schulen waren das? Das war, ja, ursprünglich habe ich die Handelsakademie gemacht und da war es eigentlich ja, da hat mir Deutsch eigentlich ganz ausgezeichnet gefallen. Deutsch in der Handelsakademie ist irgendwie, ja, denkt man sich, Wie hängt das zusammen? Aber genau deswegen. Ne? In Ried im Innkreis. In Ried im Innkreis war das ja. Und ich habe einfach immer gerne geschrieben. Das habe ich also über Sachen geschrieben und da gelesen. Das ist Gott sei Dank, ja, dieser Schalter war auf offen gelegt schon. Aber das ist da auch gefördert worden. Und später war es eindeutig dann in der Lehrerausbildung. Also ich war spät berufen. Ich habe mit 33 Jahren die PEDAG gemacht in Linz. Ah, du hast vorher Bank gemacht? Ich habe vorher Bank, ja, 9 Jahre Bank. Als aktiver Banker? Aktiver Banker, ja, und dann eben umgesattelt. Ich wollte unbedingt, ja, ich wollte Lehrer werden. Und eigentlich habe ich mir das so ausgemalt, ja, ich möchte Englisch machen als Hauptfach, als Erstfach sozusagen und als Zweitfach wollte ich eigentlich Musik machen, nachdem ich totale Musikleidenschaft habe. Sieht man auch, also ich bin ein exzessiver Sammler bei diesen Dingen. Von CDs, wie man praktisch Musik hören. Musik hören, ja, auch ein bisschen aktiv, also mit Gesang, ja, in einem Chor. Und das ist in unserer Familie generell ein sehr, sehr hoher, gibt es einen hohen Stellenwert. Die Kunst und die Musik, das ist bei uns. Und eigentlich gehört ja immer alles zusammen. Das ist ja, gerade in der Botanik, das ist ja was ganz was, also Botanik und Musik, das passt ja perfekt. Aber da können wir dann später ein bisschen sprechen. Das glaube ich ja nicht, weil warum würde die Botanik etwas mit der Musik zu tun haben? Na, das ist stimmungsmäßig. Das ist für mich total was Stimmungsmäßiges. Das ist so alte Musik. Ich mag ja Jazz, ich mag Free Jazz, ich mag zeitgenössische Musik. Also ich mag, was brodelt und was frei ist. Und dann brauche ich wieder was zum Entspannen. Aber gerade zum Beispiel dieser Connex, alte Musik, progressive Musik, da habe ich oft die Pflanzenbilder im Kopf. Also wenn ich so alte Musik höre oder so, dann denke ich mir, ja, das ist so Renaissance-Musik, das ist ja ganz was Ästhetisches und der Pflanze ist ja auch was Ästhetisches. Das neue ist, Musik passt da auch dazu? Neue Musik passt für mich perfekt dazu. Ja, wirklich? Das ist, ja. Wenn ich zum Beispiel so ganz eine progressive neue Musik höre und dann habe ich auch so Bilder im Kopf, so wie Protoplasma in den Zellen, so pulsierende Makroaufnahmen, wo so Wimpern sich bewegen im Takt, so im Pulsschlag. Also so Assoziationen steigen da auf. Also das, für mich passt das alles perfekt zusammen. Das ist, weil die alte Musik ja, die bringt ja so viel Ordnung rein in diese ganzen Töne der Welt, mehr Stimmigkeit und dann bei Bach die Fugen und von hinten nach vorne und Spiegel und Spiegelkrebs. Also das würde ja irgendwie zu diesem Systematisieren in der Botanik passen, wo man versucht, die ganzen verschiedenen Arten irgendwie zu sortieren. Aber die neue Musik finde ich sehr spannend, wenn du das mit den Protoplasmen beschreibst. Naja, das lässt sich ja irgendwie ganz einfach darstellen. Der Mensch versucht alles wie Kristalle zu legen, sozusagen, kristallklar zu machen, aber das funktioniert eben nicht. Das ist das Problem, weil wir wollen die Schachtel haben, eben die Buchhaltungsschachtel, da sind wir wieder bei der Buchhaltung. Wir wollen, dass man diese Pflanze in diese Schachtel legt und diese Pflanze in diese Schachtel legt, aber manche Pflanzen weigern sie beharrlich. Aber du sprichst ja da, hast du die Stimmung angesprochen? Mhm. Also es geht ja da jetzt nicht um diesen Vergleich der Ordnung, sondern es geht um die Stimmung, die du dabei hast, wenn du botanisierst und wenn du Musik hörst. Richtig, das ist, ich stelle mir zum Beispiel vor, so in der Barockzeit oder vielleicht sogar frühe Aufklärung, da geht jemand praktisch durchs Gelände und hat seine Botanisiertrommel umgehängt und zupft da ein bisschen dahin. Und dann, also ich habe diese Stimmungen, so Barockmusik im Gelände, dann denke ich vielleicht die Stift Reichersberg, da gibt es einen Augustiner Chorherr, Leopold Reuß, der hat 1819 das früheste Pflanzenwerk, die Regionalflora Oberösterreichs verfasst. Und da stellen wir das so vor, welche Landschaft hat er da durchwandelt und dann höre ich die Musik. Hörst du dann wirklich draußen oder wenn du dann zu Hause bist? Das höre ich draußen. Also im MP3-Player? Ja. Nein, im Kopf. Also im Kopf? Im Kopf. Nein, mit Musik gehe ich nicht durch die Natur. Das habe ich schon lange aufgehört. Ja. Warum? Weil ich die Natur hören will. Okay. Das ist ja wunderbare Musik, die draußen spielt. Ich habe gestern habe ich eine, was war das? Das ist mir jetzt, ich habe einen Vogel gehört, könnte eine Kohlmeise, und der hat genau die ein paar Töne hintereinander als richtige schöne Sequenz gespielt von einem Jazz-Song, von einem amerikanischen Jazz-Standard. Aber das ist mir jetzt das. Also kann man schon vorstellen, das ist so. Das ist, also es gibt immer wieder quer, also ich sage jetzt zwischen der Biologie, Ornithologie, Botanik, immer, also im Prinzip. Das wieder, oder das ist ja im Prinzip spiegelt es ja auch den, der Mensch hätte es gern einfach. Aber das Leben spielt es nicht. Das ist es. So einfache Dinge, ne, das im Prinzip gehört alles zusammen. Und genau das, ich sag, Musik oder Kultur und Kunst und Natur und das kann man alles nicht trennen. Also ich finde, dass das immer, das ist so wie jedes Ding irgendwo auf der Welt Einfluss nimmt auf etwas anderes und über irgendeine Kette sich das dann abspielt und genauso gehört da alles zusammen. Also die Menschen, die das so eindimensional betrachten, die sind eigentlich arm. Man muss da auch offen sein für die Vielfalt. Naja, der Mensch geht dann schon als Lebewesen so eindimensional durch. Wenn der einen Weg geht, der befindet sich auf einer Dimension. Aber er verbindet mit seinem Weg diese ganzen Elemente. Das, was er eben in seinem Kopf an Musik abspielt, das, was er vom Vogel wahrnimmt. Ich finde, Eindimensionalität ist da überhaupt nichts Schlechtes. Naja, das Erleben ist ja in dieser Verbindung ja dann nicht mehr eindimensional. Es ist nur der Weg durch eindimensional. Und das ist halt die Zeit letztlich. Naja, aber Erklärungsmodelle. Ach so, Erklärungsmodelle. So weit sind wir nicht. Ja, das zu erklären. Erklärungsmodelle. Das habe ich aufgegeben. Als ich 40 war, habe ich aufgegeben, die Dinge zu erklären. Ich schaue sie mir. Bist du schon in der Altersreife? Ja, ich schaue sie mir jetzt einfach nur an. Also das Warum, das finde ich, das war am einfachsten aufzugeben. Naja, aber das Warum ist eigentlich das, was die Wissenschaft antreibt. Ui. Ja, es tut mir leid. Aber das ist viele Sachen mit Wissenschaftlern und freue mich immer, was die alles vorantreiben. Und ich weiß schon, aber da muss immer eine Fragestellung da sein. Und ich wundere mich selber über befreundete Wissenschaftler, die auf einmal eine Frage stellen, die ich mir noch nie gestellt habe und dann denke ich mir, boah, super. Warum bin ich nicht draufgekommen auf die Frage? Ne? Warum? Also, weil ich vielleicht in gewissen Dingen einfach anders denke. Und jeder hat irgendwo so ein bisschen andere, bewegt sich in einer anderen Schicht. Ja, ja. Hat einen anderen Background, hat einen aber anderen. Schicht ist zweidimensional schon. Im Raum. Eine Schicht macht praktisch aus einem dreidimensionalen Raum eine Fläche raus, die man sich anschaut. Und natürlich die Zeit ist da immer mit abgebildet. Also praktisch eine Schicht. Ich war gerade am Gletscher, am Stubaier Gletscher mit einer Glaziologin, Wissenschaftlerin, die ja praktisch beschreibt, wie der Gletscher im Dreidimensionalen durch diese Schichten letztlich die Zeit abbildet. Also Sahara-Sand. Ja, ist ja nichts anderes wie der Torf im Moor. Da wird ja praktisch gebohrt und da wird geschaut in den Schichten. Ja, die Pollen werden praktisch analysiert. Was hat man vor 5000 Jahren? Was sind da für die Anteile der Gehölze vor 7000 Jahren? Das ist auch spannend. Da bewegt man sich auch durch die Zeit. Aber ich wollte ja mit 14 Jahren, habe ich gerade Kakteen gezüchtet, weil ich habe irgendwie Spaß. Du auch? Ich auch, Aber nicht gezüchtet. Gezüchtet ist wieder... Nee, aber also gehabt. Gehabt. Gehalten. Ja, andere Hühner halten. Richtig, ich war immer ein exzessiver Sammler. Alles, was ich gemacht habe, war immer mit Leidenschaft. Das ist einfach eine Grundstruktur. Warum sammeln? Also warum? Was ist an zwei besser als an einem? Sollten wir uns jetzt da tiefen... psychologische Analyse. Aber beim Kaktus, warum war also? Nein, ich habe auch Briefmarken gesammelt. Ich habe Kakteen gesammelt. Übrigens. Ich sammle jetzt Bücher, ich sammle CDs oder ich sammle Musik. Ich sammle im Kopf gewisse Arten. Ich möchte die Arten kennenlernen, ich möchte es kennen im Gelände und so. Also das ist ja sicher eine Triebfeder von in der Botanik. Eine ganz wichtige, dass man einfach Daten sammelt. Mhm. Belege, also Herbarbelege sammelt, Bücher eben, bibliophil, dass man da angehaucht ist. Und also ich höre das Sammeln ja wieder auf. Also ich versuche mich davon wieder zu lösen. Das hört sich auch wie bei einer Droge. Doch, vielleicht ist es ja eine Droge, das Sammeln. Ja. Aber, also, das Glücksgefühl, wenn man dann den Satz bei der Briefmarke, dass man den komplett hat. Das kenne ich schon, den Satz, wenn man fertig hat. Ja, aber noch schöner ist es, den Satz wieder aufzugeben und ihn zu verkaufen. Ja, bei den Kakteen hat sich das bei mir dahingehend gelöst, nachdem ich keine ordentlichen Winterlagerräume gehabt habe, dass mir die alle krank geworden sind. Ja, genau. Also diese Rotfeile und die Schildläuse und die Wollläuse und alles Mögliche, und das ist mir dann schon wirklich. Aber da war es schon Waterloo. Beim Sammeln von Kakteen, durch dieses Sammeln, was ich hier dann auch gemacht habe, das war wie ein bisschen ein Netz aufzuspannen. So ein Astrophytum asterias, das war ein anderer wie die Echinopsis-Hybriden. Aber da war es wirklich wichtig, dass man eben verschiedenartige Kakteen bis hin zu den Sukkulenten, die dann schon gar keine richtigen Stacheln mehr haben. Also da haben wir noch ein bisschen weiter rausgelehnt. Aber was mich dann vor allem interessiert hat, war, nachdem ich es beim Sammeln eben dort nicht übertrieben habe, aber das Netz eben aufgespannt habe, zu erkennen, wie so ein Kaktus entsteht, wenn man einen Samen reingibt. Ich habe nämlich geglaubt, da kommt ein kleiner Kaktus raus. Mhm. Da kommt gar kein kleiner Kaktus raus. Da kommen zwei Blätter raus. Mhm. Man wundert sich im Moment, das war doch ein Kaktus am Samenbackel. Und dann kommt plötzlich in der Mitte dieser zwei Blätter später, also eine Woche später oder zwei Wochen später, eine Kaktussäule und die zwei Blätter fallen weg. Ein kleiner grüner Kaktus. Genau. Und da habe ich mir schon sehr, habe ich mich gefragt, warum? Und das war so ein Warum, das ich auch hatte. Warum braucht's diese zwei Blätter? Und ich glaube, wenn man diese Frage ernsthaft betreibt, hat man sein Leben lang zu tun und man kommt in die Evolution und zu allen spannenden Fragestellungen der Botanik und Entwicklungsbiologie. Und ich glaube, dass ich damals Wissenschaftler war. Ich habe da nicht. Da warst du weiter wie ich. Warum? Ich habe mir diese Frage nicht gestellt. Was war die Frage? Meine Frage war, warum braucht es eigentlich die zwei grünen Blätter? Naja, das ist der erste Antrieb, den man startet. Ne? Ja. Das ist die erste Trägerrakete, bis das halt die ersten Nährstoffe vom Samen aufgebraucht sind. Schon, das weißt du die Antwort. Und dann brauchst du praktisch sozusagen die Kollektoren, damit es weitergeht. Du brauchst zusätzliche Energie, du brauchst die Sonne. Aber ich könnte ja auch mit der Kaktussäule gleich sonnen. Später macht er mit seiner Säule Gleiche. Warum braucht er das am Anfang? Das ist wahrscheinlich entwicklungsgeschichtlich bedingt. Ja, die zwei keimblättrigen. Richtig, die zwei keimblättrigen. Die haben irgendeinen Namen. Dikotylen. Und die Gräser sind ja Mono. Die sind Monokotyl. Na, sehr interessant. Wir sind bei den Schaltern und wir werden dann auf dein Buch zurückkommen, weil deswegen bin ich nämlich hier, das Innviertel. Du warst neugierig auf das Buch und du wolltest es als erster sehen, gibst du zu. Ja, genau. Und vor allen anderen. Es liegt vor uns in Blattform. Ja. Also wenn da jetzt der Wind durchstoßt, hättest du eine völlig neue Ordnung. Also jetzt könnte man noch Änderungen machen, das sind die Druckfahnen. Ja, jetzt in diesem Moment könnte man jetzt 374. richtig dieses eine Wort raus und doch oder vielleicht noch irgendwo einen Dank vergessen oder irgendwo ein Bild austauschen. Das war ja das Furchtbarste. Also das war das Furchtbarste. Die Bildunterschriften. Den Dank. Der Auswahl der Bilder. Auswahl der Bilder, wenn man so viel, ich habe glaube über 200, auf jeden Fall unglaublich viele Bilder am PC und das auszuwählen. 90.000 hätte ich jetzt einmal gesagt. Das reicht nicht. Ich glaube, es sind über 250.000 Fotos. Ja, das würde ich sehr schnell glauben, ja. Ja, das und mein Stand bei Fotos ist gerade eben 98.000 irgendwie, die sie angesammelt haben. Ja, und ich habe ja nichts, strukturiert drin. Ich habe nur die zeitlichen Ordner und dann habe ich halt ein bisschen was dazu geschrieben, Bobas. Aber das Aussuchen der Das bessere Foto ist der Feind des Guten und das ist, das ist furchtbar. Das sind lauter Kindesweglegungen. Das heißt, man muss sich entscheiden, ich habe nicht mehr so viel Platz im Buch, man muss das, nein, das ist nur, doch noch besser und so weiter. Nein, und das gehört aber rein und so. Also diese inneren Kämpfe, die ich da monatelang ausgefochten habe mit dem Umfang des Buches. Es muss ja praktisch auch nur lesbar. 400 Seiten? Es sind 448 Seiten. 448 Seiten, ja. Diese Kämpfe. Aber das dient dem Leser, weil der natürlich nichts von diesen Kämpfen nachgemerkt und er freut sich über das beste Bild. Richtig, und er weiß ja nicht, was dann fehlt. Ja, eben genau. Jetzt, das muss man, ja, okay. Das Bild, praktisch das Buch, war Anlass für unser Gespräch, das Inviertel, das ist eben mehr als, naja, Moment, wir kommen gleich drauf. Ich muss jetzt nochmal für unsere Hörer, die jetzt nicht in Österreich sind, die Region beschreiben, das Innviertel. Wenn wir von oben zoomen, Österreich hat ja diesen Fortsatz nach links, also nach Westen, so diesen Wurmfortsatz, diesen dicken. Der Krokodilschnabel. So nennen Sie es, okay. Na, ich nicht. Praktisch dort, wo Tirol drinnen ist, Vorarlberg und ein Teil von Salzburg, glaube ich noch. Und dann gibt es diese große Fläche und dort befinden wir uns eher im oberen, im linken Teil. Das ist so diese Grenze auch nach Bayern, Passau. Und Oberösterreich ist eben so dieser linke, eher obere Teil. Dann kommt unten Salzburg, rechts halt dann Niederösterreich. Wir sind in Oberösterreich, wir sind am Inn und Oberösterreich ist in vier Viertel gegliedert. Das Innviertel, das Hausruckviertel, das Traunviertel und das Müllviertel. So ist es. Stimmt's, okay. Ja. Früher war es ja anders, ne? Bevor das Innviertel dazugekommen ist. Das war bei Bayern bis 1779. 1779 und genau, du bist jetzt bei mir in Obernberg. Ja. Und das ist 3 Jahre später erst nach zu Österreich gekommen, weil das hat, das war Eigentum vom Bistum, vom Passauer Bischof. Ja. Und ist dann erst 3 Jahre später an Österreich gekommen. Und wenn man jetzt bei dir beim Haus raufgeht, sieht man diesen Inn und man sieht rüber nach Bayern. Richtig. Da ist dann Bad Füssing, auch Bad Füssing in der Nähe. Und wir sind hier praktisch in einer Region, die eben durch den Inn geprägt ist, mit diesen verschiedenen Innterrassen, also sehr flach. Und wenn man Lust hat, Radl zu fahren, dann fährt man halt Richtung Gobernauerwald. Ja, genau, das ist alles flach. Aber wenn man jetzt auf mehr Berge hätte, dann muss man nur wenige, also 10, 20 Kilometer fahren und dann geht es in Richtung Hausruck, wo es dann sehr hügelig wird. Und das ist so der Vorteil, wenn man hier wohnt, man kann sich auch suchen, ob man am Rad verbluten möchte oder nicht. So. Ja, es hat immer alles zwei Seiten im Leben. Es gibt Vorteile und Nachteile. Aber da sind sie wirklich schön kombiniert, man kann sich aussuchen. Ja. Das heißt, jetzt haben wir die Region. Ich würde ganz gern noch, bevor wir über dein Buch sprechen, nämlich über das, was du gemacht hast, noch eins zurückgehen auf den Schalter. Du hast nämlich einen sehr interessanten Schalter genannt für deine botanische Arbeit. Der erste Schalter, den du erwähnt hast, war Deutsch. In der Handelsakademie. In der Handelsakademie. Und das würde man nicht vermuten, dass das ein wesentlicher Schalter ist für die Arbeit, die du eben machst, aber eigentlich ja nur logisch. Was für weiteren Schalter hat es dann eigentlich gegeben? Ja, das eben Spätberufen Lehrerausbildung auf der sogenannten PEDAG damals noch. Ja, in Linz. In Linz, diese bischöfliche PEDAG, der Diözese Linz. Geben, ja. Und da habe ich einen Professor gehabt, da sind wir zuerst stehen geblieben, ja, mit der Musik. Ja, eigentlich wollte ich ja Musik als Zweitfach wählen. Und kann aber Deutsch als Erstfach, was war das Erstfach? Nein, erst Englisch. Englisch war das Erstfach und das Zweitfach sollte Musik gewesen sein, aber nachdem aber nicht wirklich das Notensystem beherrsche und auch nur vielleicht ein bisschen Gitarre self-made-mäßig spiele, hat es geheißen, ja, das ist zu viel, da wäre ich überfordert, in 3 Jahren praktisch das Notensystem genau zu lernen, 2 Instrumente zu beherrschen zur Abschlussprüfung. Na, ich sollte da lieber ein anderes Fach nehmen und dann sind wir da gesessen, haben wir umeinander geschaut und haben wir, meine Frau und ich, und ja, was mache ich da jetzt, ja? Und dann hat meine Frau gesagt, ja, nimm doch Biologie, du bist doch als Bub bist Tag und Nacht am Fischwasser am Inn gesessen. Du bist ja draußen so gern, ne? Denke ich mir ja eigentlich, das ist ganz okay. Und habe aber noch gar nicht an die Botanik gedacht. Das war für mich, also das wäre für mich das Letzte gewesen, Botanik. Die ich hast du schon betrieben, privat? Nein, nichts. Aber Kakteen waren ja da, aber. Ja, aber das ist dann abgerissen. Ja, also ja. mit den Seuchenjahren, wo wir alle Kakteen eingegangen sind, habe ich die Botanik sozusagen zu Grabe getragen. Und ich wollte eigentlich so in Richtung Zoologie oder Gewässerökologie. Du hast gefischt? Ich habe gefischt, also wie ein Böser, also wirklich. mit von Schwarz bis Weiß, also alles. Mit Selbstwickeln, Selbstmachen von Fliegen und solchen Sachen. Das habe ich das habe ich auch ganz intensiv betrieben. Das hat mir ein Wiener Bankkollege hat mir das gelehrt praktisch, also wie man das Fliegen selber bindet. Also das, da war ich auch sehr, sehr ganz, ganz tief drinnen und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe mir auch gedacht, damals bei diesen, nein, nehme ich Biologie als Zweitfach und dann tue ich Gewässer untersuchen. Das habe ich mir schon so in meinem geistigen Auge habe ich das gesehen. Ja, dann fange ich halt die Köcherfliegenlarven und die Eintagsfliegenlarven und die Strudel, wenn man alles Mögliche und dann schaue ich mir und dann mache ich eine Hausarbeit, also Abschlussarbeit eben über diese Gewässer. Das, so mache ich das. Und das hat gehalten, diese, ja, mach nur einen Plan, heißt es, gell? Sei ein großes Licht. Dann habe ich mir die, dann war die erste Exkursion mit Professor Dunzendorfer, das war der Leiter der biologischen Abteilung dort, also der Ausbildung. Und die ersten Exkursionen waren dann Neusiedlersee, dann, was war das, Hunsheimer Berge, dann waren wir im Nationalpark Donauauen, dann haben wir uns ein tschechisches Moor angeschaut, dann waren wir am Böhmerwald, also oben ganz am Dreisesselberg. Und er ist ein ganz toller Botaniker in Mühlviertel, der Professor Dunzendorfer, und das hat mir einfach unheimlich gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also Botanik. Und dann ist noch ein Zufall dazu gekommen. Ich bin 3 Jahre jeden Tag mit dem Zug von Scherding nach Linz gefahren. Und dann habe ich immer geschaut, aus dem Fenster geschaut, was wächst da alles auf den Bahngleisen, auf den Bahnhöfen. Und dann denke ich mir, boah, das ist ja so bunt da, so im Mai, Juni. Was ist da eigentlich da draußen? Und dann habe ich mir gedacht, ja, das wäre eigentlich eine spannende Geschichte. Habe dann gefragt den Professor, ja, wäre das nicht ein schönes Thema für eine Hausarbeit? Und er hat gesagt, toll, so ein Thema habe ich noch nie gehabt. Ja, das machen Sie. Das machen Sie und machen Sie was draus. Das ist so ein schönes Thema, hat er gesagt. Ja, und dann habe ich mich richtig festgebissen, so wie, ja, wie ein Hund, der nicht mehr loslässt, wie vielleicht ein Bullterrier. So. Und wie hat der Titel geheißen, der Hausarbeit? Das war die Flora der Bahnanlagen im Bereich von Scherding bis Wels, glaube ich, hat die geheißen. Ja. Und das war ein riesen dickes Buch, ja. Und dann im zweiten Jahr habe ich dann schon publiziert, eben über dieses Projekt. Und da habe ich auch, da ist der Zufall zu Hilfe gekommen. Und zwar, ich habe mir gedacht, ich bin weltweit der Erste und der Einzige, der da auf Bahnanlagen umeinander kriecht und da nach Pflanzen sucht. Also so einen schrägen Vogel gibt es auf der Welt keinen zweiten. Und dann habe ich gehört, da gibt es doch einen. Mhm. Und zwar gibt es einen Herrn Magister Helmut Melzer aus Zeltweg. Und der schreibt da schon seit Jahrzehnten über dieses Thema. Ich denke, das gibt's ja nicht. Dann habe ich dem einen Brief geschrieben, ob er mir vielleicht irgendwie Tipps geben könnte und helfen könnte. Und dann ist einmal ein paar Wochen nichts gekommen. Dann denke ich mir, naja, Versuch war's wert. Und plötzlich kam ein Brief. Ja, er weiß nicht, wie man helfen soll, aber am besten, er kommt persönlich. Ich denke mir, ups, jetzt wird's anstrengend. Ja, jetzt wird's. Na, und dann haben wir uns getroffen. Ich glaube, das war 1. Juni 1997. Die Tür des Zuges geht auf. Ein Herr mit rotem Hemd und mit Kappe kommt heraus mit Krücken. Er hat mit der Prothese und ist dann, und wir sind sofort er hat die Betretungserlaubnis gehabt damals von der ÖBB und wir sind sofort ins Gelände und er ist da über die Bahngleise drüber und also mit damals schon fast 80 Jahren mit einer feurigen Energie. Ich bin hinterher und habe mir mitgeschrieben und fotografiert und mitgeschrieben, Lautschrift, lateinische Namen habe ich ja nicht gekannt, von der Beta-Kammer lateinische wissenschaftliche Namen nicht verwendet. Und ich habe immer nur mitgeschrieben, Lepidium virginicum, Babadubium, bla bla bla bla bla bla. Und ich habe mitgeschrieben, fotografiert, geschwitzt, geächtzt, geschnauft. Also das war hochgradig anstrengend, das war ein knallheißer Tag. Und dieser damals 77-jährige Botaniker, übrigens wirklich wahrscheinlich einer der besten Botaniker des 20. Jahrhunderts Österreichs, also wirklich ganz, ganz, und das war ein Glücksfall für mich. Und der hat unermüdlich ist er durch, und dann bin ich draufgekommen nach einer halben Stunde, dass ich keinen Film, oder dass der Film nicht weiter transportiert hat damals. Fuchs. Das war, dass dieses Lascherl nicht gegriffen hat. Nein, war das kenne ich. Ja, es ist grauenhaft. Ich war am Boden zerstört. Am Boden. Ah, und die erste ganz kurze Verschnaufpause von Herrn Melzer habe ich genutzt, während er so Belege eingelegt hat und am Paprika ein bisschen umeinander gekiefelt hat, bin ich dann noch schnell zurück und habe alles noch fotografiert. Also das war hochgradig anstrengend. Dann am Abend haben wir noch über die Pflanzen gesprochen, haben wir eben die Herbarbelege eingelegt und dann, ich glaube, um knapp vor 12 sind wir dann zu Bett gegangen, er hat bei uns übernachtet und um 5 ist er schon wieder auf und hat die Belege trocken gelegt und er ist schon wieder, also und um 7:30 sind wir wieder weg und wieder der heiße Tag. Also ich war damals aktiver Tennisspieler, also wirklich Meisterschaft und ich war eigentlich ganz gut durchtrainiert, aber das war extrem hardcore. Also das war, und dieser knapp 80-jährige Botaniker hat man es wirklich gezeigt. Also ganz, ganz toll. Das war ein Glücksfall. Ja, ja. Ja, das waren eben so wichtige Stationen und Schalter und Weichen, die gestellt wurden, wenn man das Bahn, ja, Deutsch, ja. Ja, ja. Das benutzen darf und dann wirklich Weichen gestellt worden, weil hätte ich den Herrn Professor Donzendorfer nicht kennengelernt, wäre ich niemals in die Botanik. Hätte ich den Herrn Melzer nicht kennengelernt, wäre ich niemals in die wissenschaftliche, in die Bereiche gekommen. Und dann hat sich einfach eines nach dem anderen ergeben. Und dann kommen eben so Sachen wie von der Bank damals die leichte Kontaktaufnahme mit Menschen. Also ich tue mir leicht, Kontakte zu knüpfen, Kontakte aufzunehmen und das. Und ich habe sofort oder sehr rasch begonnen, mir auch ein Netzwerk zu bilden, weil man braucht die Experten, man braucht die Menschen und ich habe ja an Herrn Melzer in den ersten Jahren, immer wenn ich eine Pflanze gehabt habe, die ich nicht bestimmen habe können und die irgendwie anders war, habe ich in ein Kuvert reingegeben und das war so spannend, ich habe das aufgegeben und ich weiß, Obernberg, Zeltweg hat die Post immer nur einen Tag gebraucht, ich habe genau das Timing gehabt, am nächsten Tag am Abend habe ich dann angerufen und zwar zwischen den Nachrichten und dem Hauptabendprogramm, ja nicht um 20.15 Uhr, weil da war dann Universum und der Herr Melz hat jedes Universum angesehen, da habe ich nicht anrufen dürfen, aber ich habe dann kurz vorher immer angerufen und dann hat es immer geheißen, Fati, der Herr Holler ist am Apparat und dann habe ich gesagt, Herr Melzer, was war's? Ach, so diese Art war's, na super, ja, und dann haben wir eben über die Art gesprochen, also man braucht irgendjemanden, der einem dann führt und wo man dann einfach weiterkommt und genauso eben braucht man ein gewisses Netzwerk, ja. Und dieses Netzwerk ist heute schon sehr, sehr groß. Also ich habe meine Kollegen und... Heute über E-Mail? Ja, über E-Mail. Das ist ganz fantastisch. Man macht durch das Mikroskop ein Bild oder eben direkt von der Pflanze digital im Gelände, schickt es an Kollegen, sagt, was hältst du von dem und so weiter. Sagt man der, naja, ich brauche vielleicht noch ein zusätzliches Foto von der Wurzel oder irgendwas. Und dann, also über E-Mail kann man gerade auch, sage ich, aus dem Innviertel wirklich... Ich würde sagen, eben in abgelegenen Gebieten, wo ja das Innviertel ja wirklich eines ist, kann man ein wunderbar Netzwerk nutzen. Und auch, ich gebe auch mein Know-how bekannt. Also ich bin da eher Fachmann für fremde Pflanzen, eben für eingeschleppte sogenannte Neophyten. Und bist Brombeeren-Spezialist auch? Ja, und Brombeeren-Spezialist, ja, das ist eine ganz eigene Geschichte, ja, ist eine ganz schwierige Gattung und so tauscht man sie aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Allein kommt man nicht weiter und die Botanik ist manchmal ein bisschen gefährlich. Und zwar, wenn man eben so begeisternd oder begeistert ist und irgendwo ganz tief drinsteckt, dann neigt man dazu, dass man irgendwo die Bodenhaftung verliert und dass man sie da in einer Höhle verkriecht. Das ist aber ist wahrscheinlich es eine, überall ist es eine so. Höhle? Es ist alles. Jeder, der sich sehr, sehr intensiv mit einem Thema, mit vielleicht einem schmalen Segment beschäftigt, gelangt in bisher unerkannte Tiefen und vergisst auf das andere und vergisst vielleicht auch auf gewisse Normen. Das ist auch so, man muss sich immer wieder eichen gegenseitig. Das ist das Wichtige. Wenn ich halt sage, ich forsche oder ich bin da ganz, ganz tief drinnen, wo, dann muss ich aber schauen, hat es da schon andere gegeben, die so tief waren? Wie schaut es mit den anderen aus? Ja, gibt es da andere Meinungen? Gibt es da andere Systeme, Erklärungsmodelle und so weiter? Und ich darf mir nicht sozusagen autodidakt mich so dass ich in der Höhle drin bleibe. Man muss, und das bin ich auch drauf gekommen, man muss immer wieder eichen, indem man mit den anderen kommuniziert. Das darf man einfach nicht vergessen. Und das geht ja auch durchaus durchs Publizieren. Ja. Ich habe dich ja kennengelernt durch das ÖKOL aus Linz, eine naturkundliche Station, wo es einfach wirklich Möglichkeit gibt, seitenlange, und jetzt, das ist jetzt nicht übertrieben, finde ich, sondern viele Seiten, 5, 6, 7 zu einem bestimmten Thema, eben in deinem Fall meistens aus dem Bereich der Botanik, zu publizieren, aber für Menschen, die jetzt keine Wissenschaftler sind, mhm. sondern die wirklich an der Tiefe interessiert sind, an diesen mhm. Informationen, die damit verbunden sind, mhm. die einer auf wissenschaftliche Art sammelt und dann eben beschreibt und interpretiert mhm. und abgleicht eben mit dem Rest dieser wissenschaftlichen mhm. Welt, also raus aus der Höhle. Mhm. Und das hat mich immer fasziniert, also das Deutsch, das du verwendet hast, und das ist, finde ich mhm. nett, dass das auch wirklich dann praktisch einer der Schalter war, weil es waren immer die Überschriften, phänomenal, die Gunst der Fuge, wenn du über Pflanzen schreibst, die zwischen den Pflastersteinen ist, das verbindet ja Deutsch, Botanik mhm. und die Musik. Da sind wir wieder beim Thema, ja. Ja. Ich verbinde das im Kopf alles. Ja. Mhm. Und es war einfach dann aber auch die Art der Beschreibung eigentlich ein Musikstück, finde ich. Also das war immer, es war so ein Präludium und dann kommt der Hauptteil in mehreren Akten oder beziehungsweise in, wie heißt das in der beim Sätze. Sätze, oder? Richtig, ja, ja. Genau, und dann ein Abschluss und auch dann die Literaturhinweise waren noch interessant. Also die Gunst der Fuge, wir haben dann auch eine Radiosendung darüber gemacht, mhm. für Vom Leben der Natur, die eben genauso in 5 Sätzen, mhm. 5 Minuten von Montag bis Freitag um 5:09 mit einem röhrenden Elefant als Intro, als Signation, dann solche Themen auch aufgreift. Wir haben auch die Extremstandorte besucht mit mhm. dir, gemeinsam dann eben die Eisenbahn und am Hafen und an der Autobahn. Und wir haben dann im letzten Jahr auch die Bäche besucht. Mhm. Die Bach-Variationen. Bach-Variation, ja, ja, das war ein guter Titel, Bach-Variation. Ja, also da bin ich der Redakteurin. Ach, der war ja gar nicht einmal von dir, nein, der hätte von dir sein können. Ja, aber das hat mich richtig gewurmt. Weil das war so toll, dass mir das nicht eingefallen ist, weil ich habe ein ÖQL geschrieben im letzten Jahr eben über die, oder vorletzten Jahr über die Bäche. Was war da der Titel? Das war in einem Bächlein helle, so über die Situation der Bäche. Ich meine, es ist auch musikalisch. Auch schon nicht schlecht. Ja. Es ist auch Schubert, aber die Bach-Variationen mit wären. 5 verschiedene Bäche. Ach, das war. Ein Lob an die Renate, also, Blim, jetzt. Ja, ja, genau. Ne? Die Idee war schon von mir, dass man 5 verschiedene Bäche, ja, praktisch, ja, so Musterbäche anschauen, ganz verschieden geartete Bäche, aber der Titel Bach-Variationen, der war genial. Also das hat mich zutiefst getroffen. Positiv. Ja. Und ein bisschen negativ, dass ich es nicht vorher gehabt habe beim Artikel. Aber das, ich möchte noch hinweisen, dass in diesem Segment fühle ich mich irrsinnig wohl. Das ist so, ich weiß, dass ich, sage ich, in der reinen Wissenschaft, da gibt es unglaublich gute Kollegen und Kolleginnen, da weiß ich, die sind einfach wirklich durchdrungene Wissenschaftler, die haben den Blick, die haben diesen Matrix-Blick, dass sie die Pflanze so unglaublich gut analysieren können. Da komme ich nicht nach, das weiß ich. Ich weiß, wo meine Stärken liegen und die liegen dazwischen. Also ich mache das im Verbinden. Im Verbinden, genau. Das, was ja früher bei Wissenschaftlern verpönt war, speziell bei Universitätsprofessoren und so weiter, dass man eben, das war verpönt, etwas fürs Volk zu tun mhm. und das so populär zu machen, diese populärwissenschaftliche Seite, das war damals wahrscheinlich auch sogar, das war nicht, oder karrierefeindlich. Also an der Physik in Wien wird immer noch gesagt, wenn ich mich mit der Vermittlung beschäftige als Physiker, ja, dann bin ich weg. Mit, ja, okay, aber meine heute haben wir Science-Busters, also, und genau das ist der berühmte Elfenbeinturm und für mich ist genau das, ich weiß, dass ich das kann, dass ich das schwierige Inhalte möglichst einfach. Früher in der Pubertät war ja anders. Da war ja wandelndes Fremdwörterlexikon. Ich habe eins nach dem anderen rausgeschmissen und jetzt schaue ich, dass ich so wenig wie möglich Fremdwörter benutze mhm. und dass ich die ersetze mit einfachen, mit Erklärungen und mit einfacheren Wörtern, damit man eben schwierige Inhalte möglichst einfach an den Mann und an die Frau bringt. Das ist ja in der Schule auch ganz wichtig, diese kompliziert geschriebenen Lehrbücher teilweise. Der Schüler braucht es anders. Und genauso ist es für mich, und das weiß ich, man muss das möglichst einfach transportieren und ein Schuss Humor, so ein bisschen Augenzwinkern dazu, mhm. das versuche ich immer wieder. Also das gehört einfach dazu. Man muss das weg von der ganz, ganz ernsten Seite des Lebens und man muss die Wissenschaft übersetzen und so, dass es einfach wirklich eben, damit auch das Gegenüber den Schalter umlegt oder umlegen kann. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Das war ja vor 200 Jahren noch anders, wo diese ganzen Berichte, Wissenschaftsberichte mit so pompösen und wulstigen Einleitungen, Humor war da ja überhaupt nicht drinnen. Naja, das ist ja. Aber das kommt aus dem angelsächsischen Raum, also diese Vermittlung schon immer ganz gut auch naja, besser gekonnt haben, wie so dieses spröde Deutsche. Es hat sich auch die Kirche mit dem Latein ja früher sozusagen drüber gekommen. Das ist ganz was Weihvolles, das braucht das normale Volk ja nicht verstehen. Und genauso wahrscheinlich auch die Wissenschaft in ihren Ausdrücken. Das ist für unser Gleichen gedacht, ne, für unsere Kommunikation. Ja. Aber ich habe dann darüber nachgedacht, dass dieses ÖQL eine wunderbare Einrichtung ist, genau diese zwei Aspekte zu verbinden. Das eine, das wissenschaftliche Arbeiten, und das andere, Menschen, die interessiert sind am Landstrich, in dem sie wohnen. Und wie wir uns dann immer wieder getroffen haben, hast du dann erzählt, du arbeitest an einer Flora des Innviertels. Und das hat mich tief fasziniert, weil ich finde, das ist so Flora, das ist so Flora Japonica und so weiter, also praktisch von ganz Japan. Das ist so schlüssig, dass man von einer Region schaut, was lebt dort im Sinne von Pflanzen. Jetzt hast du gesagt, das ist echt eine große Arbeit, das wird ein großes Buch. Und jetzt haben wir eben beim Buch, ist das Buch in der Druckfahne vor uns, das Innviertel. Da steht aber jetzt dann drauf Landschaft und Pflanzen. Ja. Und ich würde dich ganz gerne fragen, wenn du es schon erweitert hast, von den Pflanzen jetzt weg hin zur Landschaft, die Menschen hast du auslassen. Na, das ist das Buch, die Flora, das ist das Anschlussprojekt. Also die Flora wird geschrieben. Da arbeite ich genau 20 Jahre jetzt. Das sind 140.000 Datensätze, die ich nur aus dem Innviertel gesammelt habe, innerhalb von 20 Jahren. Und das auszuwerten, Verbreitungskarten und so, diese trockene wissenschaftliche Erarbeitung kommt im Anschluss. Das wird dann in der Reihe Stab 4 erscheinen in Linz, im Biologiezentrum. Also das ist nicht, habe ich was missverstanden. Richtig. Das ist der Auftakt, das ist das Präludium für die... Richtig, das ist das Buch für das Volk. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das jetzige Innviertel. Das ist meine Hausaufgabe. Das habe ich immer so gesehen. Ich will sozusagen ein Buch machen für das Volk, für die Innviertlerin, für den Innviertler. Verständlich. Nicht reine Pflanzenkunde, kein Pflanzenbestimmungsbuch, nicht trockene Karten mit Pünktchen drauf und so weiter, sondern da, das ist genau diese ÖQL, diesen Ort, diesen Schreibstil habe ich da in diesem Buch verwendet. Praktisch die Wissenschaft, die botanische Wissenschaft wird ein Buch erwarten über die Flora des Innviertels in den kommenden Jahren. Eine Flora ist ja praktisch eine Art Bilanz, da sind wir wieder bei der Buchhaltung. Ja. Alles zusammen, was ist im Innenviertel gefunden worden und was gibt es heute noch? An Geschäftsfällen, in dem Fall sind es halt Pflanzen. Ja, das ist praktisch auf Schiene. Wann kommt das? Das wird wahrscheinlich, also 2018 gemacht werden, ich schätze mal im Winter zu 2019 wird das erscheinen. Und von diesem Projekt hast du mir dann eigentlich nicht erzählt und plötzlich ist es da, 450 Seiten, das Innviertel. Genau, Landschaft und Pflanzen und worum geht's dabei? Da geht's, das ist eine Schatzkiste. Ja. Das ist eine Schatzkiste. Es ist wirklich eine Schatzkiste und zwar, ich habe sehr, sehr viel in den 20 Jahren ja auch gesammelt, so Wissen, nicht nur um die Pflanze oder um die Pflanze herum, also Kunst, die Pflanzen enthält Darstellungen, all die Grafiken, Landschaftsbilder. Das Sonnentor in den Bauernhöfen. Ich habe verschiedene Kapitel, ich habe die Regionen. Geh doch einmal dieses Inhaltsverzeichnis wirklich in alle Ruhe durch. Landschaftsgeschichte. Ich sage einfach einmal die Kapitel durch. Also Landschaftsgeschichte, da geht es um die Genese der Landschaft, um die Ortsnamen, warum heißt was zum Beispiel die Pram oder warum heißt was Obernberg, warum heißt eine Stadt Braunau und so weiter, Ried im Innkreis, diese ganze Landschaftsgeschichte. Dann die Kunstlandschaft, das war mal ganz, ganz lustig, das war eine spontane Idee. Was ist die Kunstlandschaft? Manche meinen vielleicht eine künstliche Landschaft, also eine vom Menschen extrem verformte Landschaft. Nein, da geht es um die Pflanzenmotive auf Fresken, auf römischen Grabsteinen, auf Stuckfassaden, auf Bauernkästen, also ganz chronologisch aufgearbeitet. Ja, ja. Die Pflanzenmotive in der Kunst im Innviertel. Das ist Pflanzenmotive, Und über die Aussagekraft, also die Ornamentik, Symbolik und so weiter. Das Reh springt da nicht vorbei. Da haben wir, wir können ja reinschauen, da ist zum Beispiel, jetzt habe ich gerade auf einen Griff, das ist in, bei der Pfarrkirche Aschbach, das ist ein wunderschönes Fresko, spätgotisches Fresko, wo der jüngste Tag ein Motiv, wo das Schwert durch den Kopf von Jesus fährt und Jeez. Auf der anderen Seite kommt eine weiße Lilie raus praktisch. Das wird dann die Transformation des Schwertes im Kopf des Jesus in eine weiße Lilie. Durch Jesus praktisch wird es zu einer weißen Lilie. Warum eine weiße Lilie? Genau. Also das, warum wirklich? Oder ja, nur beschreibend? Ja, in dem Fall. Nein, das könnte ja auch eine Sonnenblume werden. Nein, nichts, es war eine weiße Linie. Naja, da haben wir, Moment, ich habe da geschrieben, bei dem Pildtext. Seite 37 übrigens für den, ja. die das Buch dann nachher vor sich haben. Moment, dass es alle Waffen werden Blumen irgendwann. Okay. Dass es am Tag des jüngsten Gerichts soweit ist, zeigt uns ein spätgotisches Fresko an der Außenseite der Kirche in Aschbach. Jesus als Weltenherrscher sitzt zu Gericht, umgeben von posaunenden Engeln. Das Schwert wird zur Lilie der Gnade, wie im Spätmittelalter üblich. Also so sind die, das ist ja fast so, also ja. die Blumen, die man in die Gewehre der Soldaten steckt. Ja, genau, wie Flower Power, wie die Jugend. Ja, genau. Ja, sehr guter Vergleich. Dann eben Wappenkunde, Heraldik ist drinnen zum Beispiel. Das ist also die Verbindung von Kunst und der Botanik, ja? Genau. Richtig, ja. Dann eben. Schau dir das an. Ja, das ist dann eben natürlich die ganz, ganz prachtvollen Rokoko- und Barock-Dinge. Die Wunderkammern der Fürsten. Da der Akanthus-Altar im Stift Reichersberg mit Sonnenblumenmotiv, also das. Das ist ein Schwanthaler, Thomas Schwanthaler, und der hat schon die Sonnenblume verwendet, die ja vielleicht 100 Jahre zuvor oder 150 Jahre zuvor erst eingeführt worden ist aus Nordamerika. Also die Weinblätter, die die Genitalien der Menschen verhüllen, wenn sie nackt irgendwo abgebildet sind. Ja, in dem Fall verhüllt sie eine Säule eines Altars. Das war auf der vorherigen Seite. Okay, das, gut. Ja, ja. Okay. Schauen wir das weiter. War die Kunstlandschaft. Zweites Kapitel. Dann, nein, das war das zweite Kapitel. Dann haben wir die Bodenschätze. Bei den Bodenschätzen war mir ganz wichtig, dass man eben die ganz, ganz typischen geologischen Materialien, die im Innviertel verwendet werden. Tuff zum Beispiel. Tuffsteine, Methan, dann diese Quarzitkonglomerate, die Mehrenbeker 40er, wie wir sagen praktisch. Das ist die sind so rötliche. Ja, diese Klumpen, diese riesige, schweren. Riesige Dinge, die dann irgendwo entweder im Weg liegen, wenn man es ausgrabt. Oder im Garten. Oder eben im Garten, wenn man hinstellt. Dann haben wir Schotter, Sand, Kohle, Erdöl, Erdgas, Heißwasser. Also das ist alles sehr einfach beschrieben. Wie kommt sowas, wie kommt die Kohle zustande? Wie kommt das Erdöl bei uns zustande? Warum gibt es bei uns heißes Wasser? Also das, und auch immer wieder mit viel authentischem Fotomaterial. Mhm. Das war mir wichtig. Aber ich ahne schon, weil ich habe dir gefragt, wenn der Untertitel vom Buch ist Innviertel Landschaft und Menschen und Landschaft und Pflanzen, ich frage dich, wo sind die Menschen? Die Menschen sind da überall drinnen. Die sind überall drinnen. Weil das ist nämlich nicht losgelöst von den Menschen, sondern das ist die Menschen als integrierender Faktor. Richtig, für die Menschen und mit den Menschen. Ja, also das ist mir eben wichtig. Burgpflanzen ist das vierte Kapitel. Ja, Burgpflanzen, das schließt eher ein altes ÖQL an, diese ganz typischen Pflanzen im Bereich von Burgen, so Überbleibsel aus Burgkulturen. Dann habe ich ein spannendes Thema Volksnamen. Auch das ist mir wichtig. Ich habe ungefähr 1500 alte Volksnamen-Einträge in meiner Datenbank. Ich frage jede Bäuerin, jeden Bauern, den ich sitzen sehe, und dann reden wir darüber, über all die Namen, damit die nicht verschwinden, weil das ist wirklich von einer Generation auf die andere, das wird weg sein. Niemand. Aber es gibt auch wieder neue, ich habe jetzt gesehen, bei uns auf Google in Altem, es gibt den sogenannten Tschuschenplatz und das ist, Jugoplatz haben sie ihn genannt, das ist der von der, so einer Skateboarder-Anlage, wo die Jugendlichen sich ohne Aufsicht herumtollen können. Der hat einen neuen Namen gekriegt, Jugoplatz. Sprache mutiert ja ebenfalls. Aber warum Jugoplatz? Ja, wahrscheinlich, weil eben da die zugezogenen Altheimer jetzt aus Jugoslawien. Die Jungen die nächste Generation praktisch hat da... Auch leicht abwertend, aber möglicherweise etabliert sich das dann als... Ja, aber interessanterweise, ich habe Schüler aus Bosnien, die bezeichnen sie als Jugos. Das ist fast schon... Wenn sie es selber sagen. Aber da entsteht auch wieder was Neues. Aber sollte das Alte trotzdem, also die alten Volksnamen sind ja eigentlich vom Aussterben bedroht. Ja. Eben Globalisierung, Schulbücher. Mhm. Früher ist es tradiert worden, die alten Namen sind von der Großmutter auf die Mutter, auf die Tochter oder auf die Kinder weitergegeben worden. Werkzeugnamen. Oder in dem Fall Saublärme zum Beispiel. Also, oder die Strumpfen oder Vatermutterblärme und so weiter. Aber Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel, genau, die Geschichten. Oder Schneekaterl und Und. Und ist das nostalgisieren oder ist das wertfrei? Wie du das? Ich habe Falle. Das ist lustig. Nein, es ist eine Falle. Und zwar, ich habe auch sehr viele alte Fotos drinnen. Das war mein Bedürfnis. Und da habe ich geschaut, beim Forstwirtschaft, beim Thema Kobernaußerwald zum Beispiel, viele von der alten Holzwirtschaft. Und ich habe das ganz klar vor meinem Auge gehabt, diese Falle, diese Nostalgiefalle, in die man ja allzu leicht hin und allzu willig hineintappt. Wie ist die? Früher war alles besser. Früher war alles besser. Das heißt, man schreibt über eine Landschaft, die früher einfach besser war, schöner war, viel mehr Blumen, schönere Wiesen und so weiter. Stimmt. Aber nur vergleicht man, und das ist die Gefahr, man idealisiert eine Landschaft aus einer Zeit, aus einer Notzeit. Das heißt, man idealisiert die blühenden Wiesen, weil die waren so mager, weil die Leute verzweifelt versucht haben, die Nährstoffe auf die Felder und auf die Wiesen zu bringen. Mager heißt nährstoffarm. Nährstoffarm, ja. Und das heißt aber immer viele Blumen. Viele bunte Blumen. Und jetzt haben wir einen Überfluss durch eben die Zufuhr von Nährstoffen von außen, durch Dünger, durch Kunstdünger, durch Futtermittelimporte aus Südamerika oder wo immer her. Und jetzt werden die Nährstoffe, jetzt schwimmen wir in Nährstoffen. Und das ist für viele dieser Pflanzen praktisch und auch Tiere das Ende. Und das ist... Und man vergleicht, also man idealisiert, man sieht die alten Fotos und ich denke mir immer, man sieht die alte landwirtschaftliche Bevölkerung, die Heimandel und so weiter, man sieht den Ochsenkarren, man sieht den Bauern mit der Sense. Das Schlichte, das Karge, das Arbeitsame. Richtig, man das idealisiert man zu einem Bild und vergisst einfach die Not und das Elend, was damals war. Die auch zur Auswanderung führten. Wenn, richtig. Also, man ist ja dann nicht immer geblieben. Richtig. Und aus der heutigen Zeit kann man das ganz locker anschauen. Ja, das ist, und genau das habe ich da drinnen. Ich bin manchmal mit Genuss hineingetappt in diese Falle. Ganz absichtlich habe ich alte Fotos gebracht. Gerade bei der Geschichte der Landwirtschaft habe ich da als eigenes Kapitel oder Geschichte des der Unkräuter oder der Wildkräuter, der Ackerwildkräuter. Jö, hat er gesagt, Unkräuter. Ui. Nein, das war interessant, ja. Ja. Aber genau das. Habe ich aber auch reingeschrieben, dass man nicht, also aus der heutigen Sicht, ich denke mal, das ist psychologisch, die Zeit, die zurückliegt, die weiß man, die kennt man, die Zeit, die vor einem liegt, der Blick in die Zukunft macht einem oft Angst. Und das, glaube ich, ist oft irgendwie unbewusst, dass man eben alte Fotos als sehr, sehr schön empfindet und diese Not vergisst, weil, aber diese Zeit kennt man ja, aber in die Zukunft denkt man, da sperrt man sich selber, weil man Angst hat praktisch vor der Zukunft. Ich weiß ja nicht, was in 20 Jahren ist. Und es gibt aber auch einen Mechanismus, dass die, wenn man sich an die Kindheit erinnert und sagt, wow, da riesige Blumenwiesen, als kleines Kind in einer Wiese, da gehen die Blumen bis zur Nase. Dass da auch praktisch die Erinnerung täuscht. Dann gibt's eine Geschichte mit Honig. Man hat den Honig am liebsten, den man in der Kindheit gegessen hat. Natürlich wird dann jeder Honig anders schmecken und nicht mehr so. Man kriegt eine sensorische Prägung. Ja. Das ist natürlich auch das Heimatgefühl. Das ist ja auch Prägung. Ja. Man will das irgendwie so haben, wie man es gewohnt ist. Der Geruch der Straße auf dem Weg nach Gundoling, wenn man schwimmen fährt im Sommer. Ja. Ja. Und was sich dann schon auch ändert, und das merkt man also botanisch nicht so leicht, ist eben dann, eben was du sagst, als bedrohlich einwandernde Arten, wenn eben der japanische Knöterich dann an den Halden, also an den Hängen steht, oder eben auch, und das ist jetzt natürlich ein wilder Sprung, plötzlich Menschen sind aus Südosteuropa zum Beispiel, die im Frühjahr irgendwas auf den Wiesen sammeln. In Wien merke ich das immer, also Steinhofgründe, sieht man ganz viele Leute, und das ist irgendwas für einen Salat, irgendein Kraut. Ja. Aber das ist praktisch die Wiener Bevölkerung macht das nicht, beziehungsweise hat das nur früher in Notzeiten gemacht. Das ist interessant, weil gerade in den letzten Wochen habe ich sehr, sehr viele Wildkräuter selber verkocht, weil es ist Frühling, das ist ja wirklich ganz was Tolles, aber bei uns ist es nicht üblich gewesen. Ja. Und ich habe zwei Dinge, die ich dazu unbedingt erzählen will. Das eine ist, da in der Nähe von Antisenhofen am Eichberg, da gibt es wunderbare Wiesen, Bärlauch. Genau. Und Bärlauch hat bei uns keine Tradition. Aber wenn man jetzt glaubt, traditionelle Küche und so weiter, Bärlauch hat so gut wie keinen Volksnamen. Das ist einmal ein Indiz. Mhm. Und Bärlauch, ich habe mit Bäuerinnen und Bauern gesprochen, deren Eltern haben damals gesagt, das ist giftig, das nehmt's nicht. Mhm. Das heißt, und es gibt eben keinen alten Volksnamen. Und erst jetzt, seit, sage ich, vielleicht 20, 30 Jahren, wird Bärlauch wirklich verkocht und ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Ich mache alles Mögliche aus Bärlauch. Und das Zweite, eine ehemalige Schülerin von mir aus, ob es nicht aus Moldawien ist? Ich glaube schon aus Moldawien, ja. Die habe ich akt getroffen vor wenigen Wochen, genau dort am Eichberg. Und die hat Brennnesseln, junge Brennnesseltriebe gesammelt. Und dann habe ich gefragt, ja, sagt sie ja, sie macht Spinat draus. Spinat, weil in ihrer Heimat ist das, hat man, machen alle das. Und sie will das so machen, wie sie es praktisch zu Hause gewohnt war. Das heißt, sie hat in Moldawien hat sie einfach Spinat aus Brennnesseln gemacht. Und ich habe jetzt mittlerweile auch schon zweimal Brennnesselspinat gemacht und der ist so fantastisch. So fantastisch. Und dann habe ich gelesen, Altwiener Rezept, Rindfleisch mit Brennnesselspinat. Mhm. Im Innviertel keine Tradition. Oder vielleicht schon eine Tradition. Das, glaube ich, hat schon ein bisschen Tradition. Das ja, war so, arme Leute essen das, ja. Brennnesselspinat. Ja. Aber praktisch diese Referenz zur Kargheit, weil man nichts anderes hatte. Aber es war ja auch immer eine Überlebensfrage, nach dem Winter wieder Vitamine zu kriegen. Ja, ja. Ich meine, der ganze Käse war ja keine lustvolle Erfindung, sondern notwendig, damit man Proteine im Winter hat. Klar. Oder irgendwie, nachdem die Milch war. Ja. Zum Bärlauch möchte ich noch sagen. Ja, das habe ich erst vergessen. Ein Bauer aus Theiskirchen hat mir das gesagt, die ersten, die in Theiskirchen oder bei ihm da in der Nähe Bärlauch verwendet haben, waren die Banater, weil die haben das auch von zu Hause gekannt. Das war für mich auch interessant. Ja, ja. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich habe als Bub habe ich auch manches angesetzt im elterlichen Garten, im Gemüsegarten und da haben wir mal Kürbisse gepflanzt. Und dann war der Kürbis reif und dann haben wir, ja, was machen wir mit dem Kürbis? Wir haben es nicht gewusst. Und meine Mutter hat gesagt, ja, dann geben wir es halt beim Nachbarn. Die kommen aus dem Banat und die haben gewusst, wie man Kürbis verkocht. Ja, ja, damals war bei uns noch, hat man nicht gewusst, was man mit Kürbis macht. Heute macht jeder bei uns Kürbissuppe, ne? Und mit Kürbiskernöl, super, wunderbar. Mhm. Aber so sieht man auch, wie auch das der Gebrauch von Pflanzen, wie sich das ändert, ne, in der Kultur. Mhm. Tomaten war früher nicht üblich. Das war das auch ein Ding der Neuzeit oder jetzt der letzten Jahrzehnte. Mhm. Wo kommt das vor in deinem Ja, Kapitel, das kommt der jetzt kommt bei der Geschichte der Feldfrüchte und Kulturpflanzen. Da haben wir jetzt zwei Sachen zwischen Volksnamen. Also die Volksnamen, dann habe ich typische Dorfpflanzen, ein eigenes Kapitel. Ja. So im 19. Jahrhundert, weil das ist überliefert, da gibt es eine Flora oder ein Prodromus der Flora des Innkreises von Professor Vierhapper, das war ein Rieder Göhn-Professor, der hat immer ein Pflanzenbuch geschrieben vor 130 Jahren. Und jetzt weiß ich ganz genau, was ist in den Dörfern gewachsen, in diesen Unkrautfluren. Und da hat sich extrem viel getan, weil die Dörfer ja staubfrei sind, asphaltiert und dann wird viel, leider Gottes, sehr viel gespritzt, also sehr viel Unkrautvertilgungsmittel angewendet. Mhm. Das ist leider Gottes schon in den kleinsten Einheiten gelandet. Ums Haus herum wird fleißig mit der Spritze gearbeitet. Das ist problematisch. Währenddessen, wo Bauern nämlich eine Ausbildung machen müssen, wenn sie Spritzmittel einsetzen, muss das der Hobbygärtner nicht und es gibt auch tragische. Er dürfte es teilweise gar nicht mehr verwenden, aber es wird einfach. Da steht noch viel herum. Ja. Aber lassen wir das Thema, weil sonst würde man eine eigene Sendung brauchen. Weißt du was, ich werde jetzt die anderen Kapitel noch vorlesen, weil sonst kommen wir nämlich in so eine Schleife das Aufzählen und du nimmst dir dann was raus, worüber wir dann noch weiterreden möchten. Es geht weiter nach den Dorfpflanzen mit den Bauerngärten, Feldfrüchte und Kulturpflanzen. Also wirklich vom Getreide bis zur Sojabohne, bis zur Faselie und so weiter. Und diesen Elefanten. Miscanthus, Elefantengras, ja, genau. Energiegras und so weiter. Ackerwildkräuter. Ja, das war mir auch sehr wichtig, nur ganz wo waren die vorher? Das ist ein wirklich interessantes Thema. Wo waren manche Pflanzen vorher, bevor der Mensch die Landschaft, wo waren die Orchideen vorher? Und in dem Fall, wo war die Mohnblume vorher? Wo war die Kornblume vorher? Und eben die neuen, die eben mit dem Mais ins Land gekommen sind. Ja. Dann wird es landschaftlich Hügelland, ja, das der Inn, Salzach-Donau, Sauwald, die Pram, Antiesen, auch ein Fluss, Hausruck als Hügelland, Kobernaußerwald ebenfalls, Mattig und Schwembach, das sind zwei Flüsse, Bäche, Ibmermoor, Tannberg, Das war jetzt sozusagen, das waren die Regionen. Der Tannberg, vielen nicht bekannt, das fragt fast jeder, wo ist der Tannberg? Ja, der Tannberg ist ganz im Südwesten, na, das ist bei Lochen. Das heißt ja Lochen am See, Gemeindegebiet von Lochen, da ist ein Waldzug, so ein Hügelzug ist das, ein bewaldeter. Und der ist geologisch nämlich interessant, und zwar ist es die sogenannte Flieschzone. Das ist unser kleinster Anteil am Alpengebiet sozusagen. Flisch- und Grauwackenzone haben wir schon. Ja, obwohl man Fliesch sagt. Also es wird Flisch. In den Lehrbüchern extra mit einem Rufzeichen. Also Fliesch, das kommt vom Fließen. Man darf nicht Flüsch sagen, nicht so wie Plüsch, ne? Sondern Fliehzone. Also wenn jemand Fliehzone sagt, dann kennt er sich aus. So wie wenn einer Logarithmus sagt, nicht Logarithmus. Genau. Da kennt er sich nämlich nicht aus. Richtig, aber das ist jetzt wieder so. Dann gehen wir praktisch geht's in die Friedhöfe. Friedhöfe, ja. Dann in die Deponien. Ja, also das ist ein bisschen makaber, dass das hintereinander ist. Ich finde das gut passend. Okay. Ja. Eisenbahn, Autobahn und Straßen und als Abschlusskapitel die Zukunftsmusik. Zukunftsmusik, ja. Und zwar ist das die für mich das Ende. Wie höre ich das Buch auf? Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, die Jugend. Der Jugend gehört die Zukunft. Mhm. Und die Jugend entscheidet, wie wir mit unserer Landschaft umgehen. Und die Jugend wird uns irgendwann einmal sagen, okay, hey, ihr habt so viel kaputt gemacht. Und die Jugend wird verantwortlich dafür sein, dass, wie es eben in Zukunft mit den Arten, mit den Pflanzen, wie es weitergeht. Und deswegen gehört die Jugend raus. Und aber es was gibt hast schon du so damit viel gemacht mit diesem Thema Jugend und Zukunft? Das ist eigentlich nur, ich schlage es jetzt kurz einmal auf, ich bringe Fotos von Kindern in der Landschaft. Aha, dieses Spielen am Bach. Richtig, das Spielen am Bach. Ich habe da zum Beispiel ein Foto, das ist, also wo sieht man das? Ich habe ein Foto von einem Vater mit drei Söhnen, die da in der Nähe von der Antisenmündung in der Au Stecken schnitzen. Das heißt, jedes Kind hat ein Messer, sein eigenes Messer, und die schnitzen da fleißig Haselnussstecken oder was immer. Mhm. Vielleicht für einen Speer oder irgendwas. Und wo sieht man das noch? Für mich war das ganz normal. Also ich habe immer ein Taschenmesser mitgehabt und ich habe immer in der Au umeinander geschnitten und geschnipselt und bastelt und Steinschleuder gemacht oder irgendwas. Und heute ist es einfach so, die Kinder kommen sehr, sehr wenig hinaus. Du siehst sehr, sehr Kinder hinaus. Mit Handys jede Menge. Ja, schon. Aber sind wir nicht schon in der Nostalgiefalle damit, wenn man sagt, hey, Stecken ist gescheiter wie Handy? Nein, nicht, ich schreibe nicht gescheiter, ich möchte es auch nicht in diese Richtung lenken, sondern einfach, die Eltern sollten den Kindern einfach ermöglichen, das kennenzulernen. Mhm. Ob die jetzt mit dem Handy draußen sind oder mit einer Lupe oder mit einem Taschenfeitel oder irgendwas, also ein Taschenmesser, das ist eigentlich egal. Pokémon Go, wo die Kinder irgendwelche komischen Viecher digital sammeln, ja, sie müssen aber rausgehen in die Landschaft, um es zu tun. Richtig, aber das, was ich das sagen ich möchte, ist... Das stresst mich, Pokémon Go, das will ich nicht lernen. Ja, ich mag es auch nicht mehr. Es ist aber ich meine, das wäre ja sowas. Das Wichtigste ist, dass einfach nicht drinnen versauern, das wollte ich damit sagen, das ist wichtig. Geocaching war vorher auch etwas, ist für mich okay. Wo man die Kinder Geocaching rauskriegt. Ist für mich auch total okay, also es gibt viele Wege. Aber was tut man draußen als Kind, wenn alles verboten ist, weil... Dreckig machen. Da, die nächste Seite da. Man braucht ja nur mit Kindern an einem Bach entlang gehen. Das dauert nicht lang und die Kinder sind im Bach drinnen. Mhm. Und die wascheln drinnen und machen sie nass und die machen sie dreckig und die Eltern müssen nicht sagen, oh Gott, das ist gefährlich oder das sind Keime oder da kannst du das ausrutschen und so weiter. Sondern die Kinder sollten sich wirklich bewegen. Also ich denke schon, dass das fast der Zeit... eine Seuche der Zeit ist, die Bewegungsarmut und eben diese Reiz, oder dass man es verlernt, wie man sie in der Natur bewegt. Das ist wichtig, dass man eben von Stein zu Stein hüpfen kann. Das ist, dass man nicht quer über eine Wiese geht, wenn die Wiese länger ist wie nur Stoppeln. Das muss man lernen. Das In Schweden lernt man, dass man laut schreiend durch die Wälder geht, weil da gibt es nämlich Bären. Mhm. Wohingegen bei uns lernt man leise durch die Wälder zu sein. Ja, damit man die Rehe nicht verscheucht, damit es nicht wieder irgendwo vor lauter Stress ist. Aber das muss man eher lernen. Oder? Ja. Es gibt ein schönes Projekt in Wien, mehrsprachig wandern, wo einfach diese Finnsprache Sprachen der Kinder dann aufgegriffen werden und die lernen dann einfach das Wort für Bachflohkrebs auf Deutsch und das Wort für Pinsel. Aber die Betreuerinnen und Betreuer nehmen sich Zeit, auch in allen anderen Sprachen der Kinder das Wort Pinsel zu lernen, zum Beispiel und Gartenschlamm, weil die ja dann zu Hause mit ihren Eltern drüber reden sollen. Ja. Und wenn die natürlich nur jetzt Gartsch auf Deutsch lernen, dann gibt es ein echtes Problem, sich darüber dann zu unterhalten. Ja. Und das heißt, es werden einfach neue Aspekte aufgegriffen, die in jetzigen Zeit einfach Sprache und Migrationshintergrund ist. Sehr stark. Und das ist natürlich dann praktisch, wenn man damit arbeitet, wird die Angst reduzieren, die ja dann immer in der Zukunft liegt. Wie soll das alles werden, wenn sich das ändert? Vor wenigen Tagen haben wir darüber gesprochen, ja, die Kinder kennen kaum mehr Pflanzennamen. Und das ist wirklich nicht nur die Kinder, sondern auch Erwachsene kennen manche Bäume nicht mehr. Das heißt, also wir verlieren da schon gewisse Kompetenz. Und das ist, sage ich, nicht nur im Kognitiven, sondern auch im Affektiven, also auch im Gefühl. Ja, aber wobei, braucht man es? Braucht man es? Soll ich wissen, dass das eine Eiche ist? Ja, braucht soll ich wissen, dass das eine Frühlingsknotenblume ist? Soll ich das wissen, dass das ein, da brauche ich gar nichts im Leben. Nein, ich muss wissen, ob es ein Samsung Galaxy S8 ist oder S9. Ja. Ja. Ich meine, aber brauche ich es? Also ich kenne ja auch viele Pflanzennamen, aber brauche ich es? Da sind wir jetzt bei einem Punkt, der stoßt mir fast ein bisschen auf. Ja, warum stoßt er dich auf? Nein, für mich stoßt es, wir gehen jetzt in der Schule gehen wir in Richtung Kompetenzorientierung. Ja. Und hinter diesem, aber das ist der gefährliches Pflaster, also hinter diesem für mich gefährliches Lehrer. Also dass man etwas kann und da ist jetzt nicht das Wissen im Vordergrund, was man sich ins Hirn saugt und nach der Prüfung vergisst. Richtig, aber das ist ein Krux. Das ist ein furchtbares Ding, wenn ich halt aus dieser fast wissensphobischen Haltung allgemein Wissen sozusagen mir nicht mehr aneignen kann, weil ich die Basis nicht mehr kriege. Ich muss halt schauen und Sachen wissen. Also ich kann nicht alles sozusagen auf Dr. Google schieben und sage, ja, schlagen wir halt nach, was könnte das für ein Baum sein. Also man braucht auch, damit man dann Kompetenzen anwenden kann, einmal eine gewisse Basis an Wissen und das muss man sagen. Und das, also ich kann halt eine Sprache, ohne Vokabeln kann ich keine Sprache machen. Und also das muss man mal wert sagen, dass man eine Sprache lernen kann, ohne Vokabeln schlucken. Aber ich habe vorgestern mit einem Meteorologen gesprochen, der hat gesagt, nein, man soll sich dann, eigentlich wäre es gut wünschenswert, dass man sich nicht auf die Wetter-App am Handy verlässt, sondern man soll wieder auch hinschauen, die Natur zu beobachten. Dann sage ich ihm, ich schaue immer auf den Himmel und schaue mir die Wolken an. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie das am nächsten Tag sein wird. Also mir fehlen da Fertigkeiten, Kompetenzen, die Bilder, die ich am Himmel sehe, in irgendeiner Weise in die Zukunft abzuleiten. Mein Vater hat gesagt, und gestern habe ich das jemandem erzählt, ist der Himmel, und gestern war es nämlich so, ist der Himmel geschuppert wie ein Fisch, regnet es in 24 Stunden gewiss. Okay. Das und war gestern. Und die ein Drittel dieser Regeln stimmen übrigens. Man muss sich jede Regel genau anschauen. Ein Großteil stimmen. Ja. Oder auch die Schwalben und so weiter. Also das stimmt schon. Aber ist die dann Frage nur beim ist, Wissen. Praktisch. Ja, beim Wissen, weil es ist scheinbar verpönt zu wissen. Nein, ist es nicht. Ja, aber wenn alles in Richtung Kompetenz gehen will und ich dürfte manche Sachen gar nicht mehr abfragen, Wissensinhalte abfragen, sondern ich muss sagen, das ist das Problem, wie löst du das Problem? Und da sind einfach viele Schüler überfordert. Aber das muss man ja lernen. Und ein Lehrer. Aber das muss man lernen. Also ich habe jetzt in Wien zum Beispiel, unterrichte ich am Abendgymnasium Physik und Mathematik und habe in Physik immer wieder so Forschungsfragen mit den Schülern laufen. Die sind bei uns ab 17 Jahre, also mit denen kann man einfach normal reden, das sind junge Erwachsene. Und da habe ich einerseits in bestimmten Semestern lasse ich sie selbst Forschungsfragen entwickeln, meine Frage an die Natur und als zweites aber dann, wie stelle ich die Frage und wie lese ich vor allem die Antwort ab, also die Methode. Und da ist es ganz schwierig und da arbeitet man wirklich das ganze Semester mit den Leuten an der Frage, weil warum gibt's Krieg in der Welt, ist eine nette Frage, aber ich werde es nicht rausfinden, weil ich keine Möglichkeit habe, es abzulesen. Aber wie läuft Wasser die Fensterscheiben hinunter? Das schaffe ich. Ich muss es nur tun, ablesen, vielleicht zeichnen die Linien. Und da praktisch eine Selbstwirksamkeit oder Zugänglichkeit den Schülern zu vermitteln, das halte ich für wichtig, weil sonst fühlen sie sich immer außen. Und das sind ihre ersten Fragen, sind alles Fragen, die jemand anderer die Antwort weiß. Mhm. Aber wenn sie Fragen stellen, wo sie selbst rausgehen können, um die Antwort zu suchen, wie steil sind Haufen, Maulwurfshaufen, Haufen oder anders als Laubhaufen, dann ist das schon etwas, was ich Ihnen als Lehrer heutzutage, finde ich, beibringen muss. Weil Sie können sofort googeln, wie steil ein Maulwurfshaufen ist von mir aus oder mit einem Foto abmessen. Ja, die Frage ist, ob das stimmt, was Sie ja googeln. Das ist ja diese Skepsis, die berühmte. Da. Genau. Stimmt das, was da drin steht? Genau, aber praktisch diese Selbstzugänglichkeit, da gibt es kein Vertrauen, dass ich, soll ich das wirklich selbst, aber was ist, wenn ich das Richtige nicht herausfinde? Mhm. Da geht es an mir, dass ich praktisch die Leute ermutige, dass es nicht um das Ziel vor der Hand geht, sondern um den Prozess, das herauszufinden. Ja, aber ich sage jetzt, es geht für mich um die Basis. Ich kann mit einem 6-, 7- oder 8-Jährigen, ich muss mit ihm das einmal eins durchgehen. Ja. Also das ist... Das muss man kennen, auswendig. Und das sind richtig. Und ich muss die Buchstaben durchgehen. Ja, auch und ich auswendig. Muss, und das ist, und ich sage, diese Grundtechniken, und da kommt mir öfters vor, das ist einfach verpönt. Und für mich gehört einfach, gewisse Dinge gehören für mich auch zum... Also das ist für mich überlebenswichtig. Es sind gewisse Dinge draußen, die muss ich einfach wissen. Mhm. Ich muss wissen, wo die Gefahr ist. Mhm. Wie hoch man wo runterspringt. Ich muss das wissen. Steige ich in einen Bach hinein? Richtig, auf was muss ich aufpassen? Die Wehr, wo es einen runterzieht. Also das Wissen in der Landschaft, wo man nicht schwimmt, nämlich bei so Wehren, ja. Wo es Strudel gibt, wo man einfach eingesaugt wird. Ja, darum ist wo man drauf geht. Wo kann ich in meinen Landstrich draufgehen? Richtig. Und das ist, wir haben, ich sag, der Urwald oder der Dschungel der Vergangenheit, die Gefahren sind nur immer da. Mhm. Und das muss man auch tradieren, aber das muss man ja auch, ich muss sagen, wo ist denn jetzt wirklich, wo sterben die Leute wirklich? Ich meine, die sterben auf der Autobahn, auf der Straße nach Aschbach zur Disco, dort sterben sie. Richtig. Und zwar an Freitagabenden, Nächten. Richtig. Um vier Uhr früh. Und die Verhältnismäßigkeit, das ist auch für mich so die Verhältnismäßigkeit, dass man halt einen Riesenterror macht, ja, der Fuchsbandwurm bedroht das österreichische Volk. Wenn man schaut, wie viel das wirklich am Fuchsbandwurm gestorben sind die letzten Jahrzehnte, glaube ich, kann man mit einer Hand abzählen. Aber wie viele Leute das sterben wegen ungesunder Ernährung, wegen zu wenig Bewegung, Rauchen, Alkohol und so weiter und so weiter. Also die Unverhältnismäßigkeit, das ist das oft, was... Da gibt es Orthopäden, die sagen, und zwar unter dem Stichwort Nature Deficiency Syndrome. Mhm. Es ist einfacher, wenn man von einem Baum fällt und sich den Arm bricht, das heilt in 6 Wochen, viel leichter wegzukriegen als ein Überlastungsdaumen, der vom Computer Vision, also vom entsteht. Mhm. Oder alles Mögliche vom Computer arbeiten. Ja, ne? Genau, Haltungsschäden. Das geht endlos nicht weg, dauert es nicht lang. Aber okay. Noch eine Geschichte zu den Forschungsfragen, weil jetzt habe ich gerade eine Phase, wo ich die Fragen vorgebe. Ja. Wie steil sind Haufen? Weil ich eben gesehen habe in der Landschaft, es gibt so viele Haufen, aber ich habe das Gefühl, die sind alle ungefähr gleich steil. Laubhaufen, Maulwurfshaufen, die sind alle so ein Sandhaufen. Naja, das ist irgendwo, wo die Schwerkraft und die Reibung, irgendwo, wo es anfängt zum Rutschen, das aber, Ding. Ne? Das interessiert mich und dann fragen die Schüler, welche Haufen meinen Sie? Sage ich, wunderbare erste Frage, daran müssen wir arbeiten. Möchten Sie einen Haufen, möchten Sie Haufen vergleichen? Aber das ist in Richtung schon natürlich Kompetenzen. Mhm. Und dann gibt's eine Frage, die ich habe, also durch die Kompetenz ein bisschen verteidigen. Eine andere Frage, die ich habe, wie viele Einwohner hat Gmünd? Dann sagen sie, meinen Sie das ernst? Sag ich, ja. Hm? Was ist, wenn ich das in Google eingebe? Sag ich, ja, ist interessant. Was Sie für Antwort kriegen? Und sagt er, das reicht? Sag ich, ja, aber Sie kriegen keine Dramapunkte. Weil in den Bewertungskriterien einfach auch Dramapunkte sind. Wie stelle ich meine Ergebnisse dar? Mhm. Google eingegeben, Antwort aufgeschrieben, Dramapunkte 0. Mhm. Wenn Sie aber mit dem Bürgermeister telefonieren und sagen, wie viele Einwohner gibt's, und der sagt, warten Sie, ich muss nachschauen, da gibt's Einwohnermeldeamt und so weiter, und Sie, dann wird die ganze Sache schon ein bisschen spannend. Und per heute, genau. Ja. Und wie viele verschiedenen Mütteranzahlen gibt es eigentlich in Gmünd? Also wenn es 5 verschiedene Zahlen im Internet suchbar gibt, wer hat da von wem abgeschrieben und was ist die Urmutter dieser Zahl? Mhm. Also dann kommen die Punkte auch für dann wird aus dieser scheinbaren Frage, wie viele Einwohner hat Gmünd, was irrsinnig Spannendes. Nur unsere Schüler kämpfen ums Überleben. Die gehen in die Schule, um ein Zeugnis zu kriegen. Mhm. Da hängt oft vielleicht die Familienbeihilfe ab oder sogar eventuell ein Asylstatus bei uns. Also praktisch, wie sehr ist Schwierigkeit und Herausforderung etwas, was sie hindert? Und das lernen sie natürlich schon auch. Man muss in der Gesellschaft die richtigen Antworten also, sehr schnell geben, sonst bist du weg. Ich träume oft von einer anderen Schule. Seit ich das gelesen habe, wie die griechischen Philosophen ihre Schulen betrieben haben in Form einer von Diskussionen. Mhm. Immer, da ist eine Diskussionsrunde. Und manchmal habe ich in der Schule so das Gefühl, okay, wir sind in dieser Richtung. Das passt für mich in einer Stunde, wo wir über viele Sachen diskutieren, die den Schülern auch im Herzen liegen, wo ich auch vielleicht was beitragen kann, wo man in der Gruppe was beitragen kann. Und dann kommt wieder die, man braucht ja auch eine Note am Ende des Lehrgangs. Kommt das zur Schularbeit? Genau, kommt es zur Schularbeit. Das ist sozusagen, da wird man dann wieder zurückgeholt und wenn ich jetzt nicht eine Auszeichnung bekomme, dann kriege ich das Geld nicht und dann wird man dies nicht bezahlt und so weiter. Das heißt, dieser Druck der Note, aber manche Schüler brauchen genau den Druck und manche Schüler sind Wettkampftypen, die wollen auf die Note. Typ? Bitte? Was warst du für ein Typ vom Schüler? Ich war ein Typ. Ich war immer wirklich zu 100% im Unterricht anwesend, geistig und körperlich natürlich sowieso. Welche Reihe? Oft vorne. Mhm. Ich war so ein bisschen so ein Gescheithaben. So, bitte ich weiß es. Nehmt er mich schon wieder nicht dran. Okay, ne? Ja. So ein Typ war ich. Und habe aber dadurch, dass ich da einfach so extrem präsent war, dann zu Hause relativ wenig machen müssen. Das war der große Vorteil. Und da hast du dann deinen Hobbys gefrönt. Richtig, am Nachmittag war ich Fischen und Tennis und alles Mögliche. Also das, so, ja. Gut. Sag, du hast doch den Titel Professor verliehen gekriegt. Mhm. Das ist kein schlampiger Titel. Also Professor kriegt man, da muss man etwas gemacht haben. Mhm. Wofür hast du diesen Titel Professor gekriegt? Für die, ja, meine ganzen, diese 20 Jahre, diese intensivste, leidenschaftliche Bearbeitung der Botanik in Oberösterreich, Österreich. Also ich habe große Projekte auch laufen. Ich habe Armleuchteralgen österreichweit, Brombeeren österreichweit. Dann ja, also ich habe einige Projekte, die ja, also sagen wir so, 20 Jahre diese Arbeit, die ist belohnt worden mit diesem Berufstitel. Und das ist ein Berufstitel. Das heißt, das ist das. Was hat Berufstitel für ein? Es gibt Konsulent in Österreich. Den Konsulent habe ich schon relativ früh bekommen. Da sind die Niederösterreicher sehr neidig, weil die haben das nicht. Ja, das, ich weiß auch, in der Steiermark gibt es sowas nicht und ich glaube in Salzburg auch nicht. In Oberösterreich nicht, heißt Konsulent der oberösterreichischen Landesregierung. Ja, genau. Das heißt Menschen aus dem Landstrich, auf die man anrufen kann, die also Wissen haben. Ja, das Kompetenzen ist, haben. Richtig, das gibt's für Sport, für Brauchtum und so weiter. Das ist, gibt's für verschiedene Bereiche, für und Wissenschaft. Du hast das eben auch für. Ich hab's, das war ein Mental für. Meinst du, hast du das mit schnell gefragt? Mhm. Für Umwelt, Umweltbereich. Also, aber der Konsulent praktisch vor dem Titel Professor und das ist eine Möglichkeit, einer Landesregierung praktisch Respekt und Anerkennung auszudrücken. Genau. Nicht in Geld, aber in einem Titel. Richtig, richtig. Ist der für dich wichtig oder war das für dich wofür er gemeint ist? Es ist schon eine Form der Anerkennung und ich denke, dieses Netzwerk der klugen Köpfe oder dieses Kompetenznetzwerk, was jetzt eine Gemeinde hat oder ein Bezirk hat oder ein Land hat oder ein Staat hat, dass man dieses ehrenamtliche Netzwerk ebenfalls, dass man einfach einmal Dank ausspricht und dass man auch nach außen signalisiert, okay, da gibt es einen Fachmann für das, da gibt es eine Fachfrau für diese. Aber das Ehrenamt ist da. Das Ehrenamt, das ist unbedingt eine Ehrenamtssache, ja. Das ist vor allem dann, ich sage, Titel sind okay. Aber es ist vor allem dann wichtig, wenn man in offizieller Sache zum Beispiel irgendwo sich meldet oder irgendwo einen Leserbrief schreibt oder irgendwo eine Anfrage einer Behörde stellt und so weiter und man kann den Titel dazu stellen. Das wirkt anders, wie wenn man das ohne Titel machen würde. Also ist es Österreich schon noch sehr titelaffin, muss man sagen. Oberösterreich vielleicht. Also generell Österreich. Auf Landesebene. Ja, aber generell ist Österreich noch, ist wahrscheinlich auch ein altes K&K Relikt, dass wir noch sehr titelhörig sind und dass man das einfach das Wort mehr Gewicht hat, wenn ein Titel dabei steht. Mhm. Und ja. Yeah. Meine mit deutsche Kollegen legen viel weniger Wert auf Doktorentitel zum Beispiel, mhm. was in Österreich nur ganz anders ist. Mhm. Das Ehrenamt schlägt sich auch in deinem Buch nieder, wie du es verkaufst. Das habe ich als ungewöhnlich empfunden. Ja, dieses Buch ist ein LEADER-Projekt. LEADER-Regionen, das sind Förderregionen, wo praktisch EU-Gelder, ja. Dann vom Landwirtschaftsministerium, vom Land Oberösterreich, wo praktisch Gelder für Projekte zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es ja touristische Projekte und Bierregion und so weiter, Genussregion. Und da habe ich mein Buch, diese Idee vorgestellt und alle drei Innviertler LEADER-Regionen haben so einstimmig gesagt, ja, das wollen sie machen. Was sind das für LEADER-Regionen? Also das ist die drei LEADER-Regionen. Eines ist mitten im Innviertel, das ist eben Großlitzer Riederbezirk. Dann ist es die LEADER-Region Sauwald-Bramtal und die LEADER-Region Oberinnviertel-Mattigtal. Mhm. Und das vierte Fördergruppe waren die Lions. Die Lions, der Club Ried im Innkreis, die gesagt haben, ja, wir haben heuer Lions 100-jähriges Jubiläum und in puncto Nachhaltigkeit, also wir würden gern dieses Buchprojekt praktisch unterstützen. Braucht man das nämlich als Wissen, um Nachhaltigkeit betreiben zu können? Da muss man einfach wissen, was ist das für eine Landschaft, für richtig, eine Kulturlandschaft? Richtig, für eine richtig. Das, was mir einfach immer so ein bisschen, es sollte identitätsbildend sein, dieses Buch. Mhm. Wir sind eine Landwirtschaftsregion, eine uralte Kulturreligion, Region. Ja, fast schon Religion, ja, kann auch ja. sagen. Ja. Wir sind eine Bierregion, wir sind eine Sportregion, wir sind bei den Betrieben eine fast schon Industrieregion, also dieser mittelständische bis größere Betriebe. Also wir haben ein Profil in vielen, wir sind eine Tourismusregion, also wir sind in vielen Bereichen, da haben wir ein Profil. Aber mir kommt öfters vor, wir sind kein Lebensraum. Das Innviertel wird nicht als Lebensraum begriffen und das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich jede Region vom Innviertel wirklich und auch das Innviertel selber als Lebensraum darstelle. Lebensraum eben für Pflanzen, Tiere und Menschen. Und das habe ich auch so in mein persönliches Vorwort reingeschrieben. So wie dieses Städtedreieck Wels, Steyr, Linz ist als Lebensraum definiert. Praktisch Lebensraum Innviertel. Richtig, richtig. Und dass man das auch so wahrnimmt. Stimmt. Dass man sagt, okay, das ist eine kleine Bilanz, was haben wir denn alles? Mhm. Was ist denn wirklich schön bei uns? Was ist interessant? Was sind Dinge, die man bis jetzt vielleicht nicht gewusst hat? Das so Aha-Erlebnisse. Darum habe ich am Anfang gesagt, eine Schatzkiste. Und auch die Deponien, also was ist hässlich? Kann ich mir vorstellen. Hässlich ist zugleich schön. Also es gibt, wenn halt so eine wunderschöne Blume, so eine Distel in diesem Ruderal in dieser Gstätten praktisch dann irgendwo zum Blühen anfängt und sofort der Schmetterling drauf ist, das ist unglaublich schön. Mhm. Also das hat seinen Reiz. Sagt diese LEADER-Regionen, heißt das einfach, dass diese LEADER-Regionen Förderungsregionen sind, weil sie rückständig sind? Ja, das ist grundsätzlich, also werden Fördermittel dort eingesetzt, damit eben die Region entwickelt werden kann. Das ist richtig. Und man sieht das ja im Innviertel, also ganz, ganz deutlich. Ist es rückständig, das Innviertel? In gewissen Bereichen sind wir ganz vorne dabei, eben was Arbeitsplätze und so weiter betrifft, aber in gewissen Bereichen sind wir wirklich, und da zähle ich auch meinen Bereich, gerade in der, sage ich, als Lebensraum können wir noch besser entwickelt. Das ist, was ist das, was fehlt, wo da die Rückständigkeit ist? Naja, es ist einfach eine sehr, sehr stark genutzte Landschaft. Das muss man sagen, das ist so. Und Nährstoffe, die Gefahr, die Bäche drinnen. Richtig, wie die Bäche, zum Teil die kleinen Bäche ausschauen, wie die Wiesen ausschauen und so. Und die Gefahr ist, dass wir das, was wir nur haben, diese letzten Trittsteine, wo Natur wirklich nur stattfinden kann, wo Prozesse ablaufen können, wo Bäche meandrieren dürfen, wo in den Wäldern kleine, oder wo Moore nur aktiv sind, dass man genau diese wenigen Sachen nicht nur verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch für mich, das ist ein Herzenswunsch. Und darum sage ich, Schatz, da haben wir wirklich was Schönes. Da können wir stolz sein drauf. Und rückständig gibt es schon noch andere Bereiche. Ich sage zum Beispiel, das öffentliche Verkehrsnetz, man braucht nur von einem Ort an den anderen. Du lachst, ja? Ja, man braucht weil ich in Wien einfach drei Karten haben für Auto ausborgen und ich stelle es am Straßenrand wieder ab. Ich besitze kein Auto. Ich miete Mobilität. Wenn du von Obernberg nach Ried fahren willst, dann hast du zwei Möglichkeiten pro Tag, glaube ich, mit dem Bus zu fahren. Das ist unmöglich. Ja. Oder wenn ich nach Braunau zum Arbeitsplatz fahre, ich habe überhaupt keine Chance. Ich habe keine Chance. Also gerade da es gibt schon Bereiche, da würde ich mir schon wünschen, dass wir wirklich Entwicklungsgebiet. Aber dieses Rückständig ist mittlerweile ja dann wirklich auch im Denken, weil das für zum Beispiel Autos oder Mobilität am Land, wo man sagt, am Land brauche ich ja ein Auto, diese Dinge sind über Smartphones lösbar. Also wenn man nur weiß, wenn die Leute das besitzen als Informationsdrehscheibe, du weißt, wo das nächste Auto steht, dass du dir ausbauen kannst, wenn du eben nach Ried musst. Also das ging mittlerweile schon, nur dieses Denken noch immer praktisch den Besitz in den Vordergrund zu stellen und nicht das Mieten. Und da sind wir jetzt praktisch bei diesem Denken im Zustand. Also wenn jemand in Braunau zum Beispiel eine Idee hat, man möchte Friedensbezirk Braunau machen und dann pflanzt man in jedem Dorf eine Friedenslinde. Das ist altes Denken. Also man glaubt, einen Zustand des Friedens zu erreichen, indem ich praktisch eine Linde pflanze. Nett, aber wurscht. Also wohingegen Frieden oder praktisch Verantwortung etwas ist ja ein Prozess. Also eine der ständigen Begegnung von Menschen in gewissen Problemstellungen und Konflikten. Also dieses Denken im Prozess muss ich als Friedensbezirk eigentlich vorantreiben. Dieses Denken ist nicht da. Und das haben wir auch zum Beispiel in der Schule in Braunau nicht gelernt. Das kriege ich jetzt alles erst mit, was es da für Fortschritte gibt im Konfliktverhalten. Prozesse in den Vordergrund. Und das gefällt mir an den Botanikern natürlich, dass du natürlich als Botaniker ja schon so stark dieses Prozessdenken untersuchst oder einfach die ganze Botanik basiert in Prozessen. Ob Brombeeren jetzt verschiedene Arten sind, Gattungen, da geht es ja um Prozesse, Fortpflanzung, Auseinandersetzung mit Krankheiten. Also das ist alles Prozess, die ganze Natur ist Prozess und kein Zustand. Ich glaube einfach, dass man das als Mensch, dieses Zustandsdenken, da kann man immer nur verlieren, wenn man nicht 7 Kühe hinterm Haus hat, sondern nur 3. Naja, du hast mal das ganz schön Brocken jetzt hingeworfen, ja. Das ist eine Schattenseite jetzt von diese Prozessorientierung oder dieses Prozessbewusstsein. Das Fehlende. Man sieht, wenn man sich mit der Natur beschäftigt, also manchmal, früher war ich noch etwas menschenfreundlicher. Ich war, und wenn man diesen großen Strom sieht, wie wir Menschen Einfluss nehmen auf die natürlichen Prozesse bei uns, die ablaufen. Es gibt natürlich immer, man sagt, okay, die Natur ist flexibel, es gibt die Amsel war vor 200 Jahren ein Waldvogel, jetzt ist ein Siedlungsvogel, es gibt Kulturfolger, es gibt Verlierer, es gibt Gewinner, stärkere, schwächere. Aber diese ganz große Strömung in Richtung Artenvielfalt, wo man einfach merken, wir verlieren und wir verlieren und wir verlieren, je mehr man sich wirklich mit diesen Prozessen und mit diesen Tendenzen auseinandersetzt, merkt man einfach wirklich, was wir alles verlieren. Ich habe mir das schon öfters gedacht, also meine älteren Kollegen, Professor Griesey zum Beispiel in Braunau, der über 80 Jahre ist, oder Professor Grimms, der 2011 verstorben ist, die Leute haben die Zeit noch gekannt, diese Natur, wie die Landschaft ausgeschaut hat 1950, die sagen, dort ist das gewachsen, da ist das gewachsen, da hat es den Vogel gegeben, da hat es das Birkhuhn gegeben, da hat es das und das und das und das. Also da ist man ist schon sehr stark gefährdet, so diesen Naturschutzblues, dass man den ganz stark praktisch spürt. Das ist schon was. Also man muss da schon diese Resilienz, sagt man jetzt, ja, so dieses. Dass man nicht gleich gewandelt wird von diesen. Ja, genau, dass man diese Strömungen einfach nicht wirklich zu stark ins Persönliche lässt. Dieses, es ist eh alles kaputt, es wird eh alles kaputt, der Mensch ist das größte Raubtier. Gibt's ein wunderbares Buch, das sechste Sterben, glaube ich, heißt es, von der Elisabeth Colbert. Ist ein ganz tolles Buch, was der Mensch eigentlich wirklich, welche, also was er alles ausgerottet hat, also in seinem Wirken. Und da muss man wahnsinnig aufpassen. Man muss versuchen, trotzdem auch die positiven Dinge zu sehen, trotzdem auch die positiven Tendenzen. Also auch jetzt, wenn man sagt, es kommen wieder wilde Tiere zurück und es kommt der Biber zurück und sofort merkt man dann aber auch der Mensch, der sich gleich dagegen stellt und sagt, ja, und der macht alles kaputt und der hat mir jetzt einen schönen großen Baum gefällt. Im Münchner Stadtgarten habe ich die Biber. Ist alles verständlich. Oder die Wölfe, die wieder zurückkehren, wo wir sozusagen dann wieder unsere uralten Ängste hochfahren, unsere Stacheln. Der Wolf als Gegner, ja. Aufstellen. Also, es ist. Na, da bin aber eh optimistischer. Ja. Also, ich sehe das nicht so weit dramatisch. Also, ich glaube, wenn der Mensch nicht mehr ist, die Arten entwickeln sich ganz schnell wieder. Ja. Also der Natur ist der Mensch relativ wurscht, finde ich. Und wenn sie die Menschen deppert aufführen, na, dann werden sie halt aussterben. Also das ist ein gewisser Fatalismus. Ja, und in 200 Jahren ist die Betonmauer weg, weil sie gesprengt worden ist von den Wurzeln. Ja, aber du musst dir vorstellen, versetz dich mal in meine Lage. Ich bin jetzt irgendwo hingefahren, im Kobernaußerwald, ich habe irgendwo, wow, da ist eine schöne Wiese, wow, das ist ein tolles, das war super, da ist noch Wollgras und da ist das, so schön, da ist noch Sonnentau drinnen, super. So, und jetzt bin ich das letzte Mal hinkommen, steht der Bagger da. Mhm. Riesengroßer Schutthaufen ist da drauf, auf meiner schönen Wiese, meine unter Anführungszeichen. Nein, es ist deine, man muss es wirklich. Ja, ich habe es gesehen, ich habe es gefunden, ich denke mir, war super. Ja. Die Wiese war bis jetzt dort, weil der Bauer sie so bewirtschaftet hat, wie traditionell. Ja, ja. Jetzt sagt er, okay, vielleicht hat es der Sohn übernommen, der sagt, na, so können wir nicht weiter existieren. Wir müssen größer produzieren, wir brauchen größere Mengen. Na, wir brauchen da Fläche und weg ist das Ding. So, wie geht's mir? Ja. Das ist die Frage. Ja. Ich kann nicht sagen, so zur Tagesordnung der Mensch, naja, gibt es uns Menschen nicht mehr. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's, mir geht's schlecht. Mir geht's schlecht und ich muss mit dem jetzt zurechtkommen, dass ich mir denke, okay, ich brauche irgendein Konstrukt in mir, damit ich mit diesen Dingen eben klarkomme in Zukunft. Und was ist dieses Konstrukt? Indem ich versuche, positiv zu denken und irgendwas zu finden und denke mir, okay, jetzt wächst da in der Stadt oder jetzt im Ort haben wir, ist das neu, das ist ganz interessant zum Beispiel, oder da hat der Inn unten irgend so kleine Haufen angeworfen. Da ist jetzt eine interessante Pflanze neu. Mhm. Ja, okay, das sind so Ersatzbefriedigungen, kann man sagen. Naja, du findest es ja spannend, wenn eben zum Beispiel wieder Hochwasser kommt, wieder mal alles wegräumt am Inn und dann sich diese Flächen wieder neu besiedeln. Richtig, das sind spannende Projekte. Man muss sagen, Dynamik, wo findet Dynamik noch statt? Durch eine Lagerhalle zum Beispiel, ist auch Dynamik. Deponie ist auch Dynamik. Ja. Ja, manche rümpfen die Nase und denken, die Wertigkeit, ne? Ein Moor hat eine Moorpflanze oder eine Alpenpflanze hat ganz andere Wertigkeit wie so eine Gatschpflanze oder wie so eine Gstettenpflanze. Na, aber ich meine, diese Wiese, die dir fehlt und jetzt eine Lagerhalle, das ist ja auch eine gewisse Dynamik. Das ist ja auch wie ein Hochwasser, das wieder alles wegräumt. Es wird vielleicht einmal die Lagerhalle hoffentlich oder irgendwann in 700 Jahren auch wieder weg sein. Ja. Ist ja dann lang andauerndes Hochwasser. Ja. Und dann wird wieder irgendwas Neues entstehen. Ja. Du bietest ein Frustbewältigungsmodell an, das kann man irgendwie nehmen. Ja, es ist zwar ein bisschen gestelzt, aber. So, aber wir kommen jetzt noch, wir haben nämlich nicht fertig geredet. Praktisch, du verkaufst dieses Buch, aber um 30 Euro, glaube ich. Das ist kein Fixpreis, es ist ein Leader. Ein gefördertes Projekt und darf nicht in den Buchhandel. Ah, verstehe. Das ist der. Das heißt, es gibt drei große Veranstaltungen. Das ist am 12. Mai in Ried im Innkreis, es ist am 18. Mai in Braunau und es ist am 8. Juni in Scherding. Nein, in Sickharting. In Sickharting beim Kulturschlüssel. Sauwald ist im das Kulturschlüssel, ja, das ist am Rande des Sauwaldes. Da wird das Buch ausgegeben gegen freiwillige Spende. Na, sagt und es wird empfohlen, 30 Euro aufwärts zu spenden. Das kommt Naturschutzjugendorganisationen zur Verfügung. Kommt das zugute. Ja, es gibt eine Jugendgruppe in Waldzell, die schon über 20 Jahre vom Fritz Burgstaller geführt wird. Ganz eine tolle Sache, die möchte ich unbedingt damit fördern. Und dann gibt es Naturschutzbundgruppe in Scherding, die Jugendprojekte machen. Also es gibt einige Dinge, die werden mit diesem Geld gefördert. Das war mir ganz wichtig, so eine Kreislaufwirtschaft zu machen. Das heißt also, aus der Natur, für die Natur, aus dem Innviertel, für das Innviertel. Also so wie ein Komposthaufen. So sollte es funktionieren. Ja. Für die Alten auch was dabei? Bitte? Also die Alten kriegen das Buch, die freuen sich wahrscheinlich. Die freuen sich über das Buch. Also für mich war das auch sehr, sehr wichtig, dass aus allen Regionen und fast aus allen Gemeinden eben Fotos drin sind. Darum war mir Landschaft sehr wichtig, dass sie die Leute mit dem identifizieren. Weil ein reines Pflanzenbuch geht nicht so zu Herzen. Ja, das stimmt. Ja. Aber die Landschaft, schau, das ist mein Wald. Das ist ja die Wiesen von dem und dem drüben. Ja, ja, und so. Und mit diesem Inhaltsverzeichnis, was doch ungewöhnlich ist, also machst du eben Zusammenhänge wahr, die sehr eben diese Musikalität haben. Also dieses, es ist ein neues Musikstück entstanden dadurch. Ja, ich sehe das schon als Komposition. Ich möchte nur eines zeigen. Also ein nicht klassisches Inhaltsverzeichnis, wo man sagt praktisch, so wie ein typisches Mensch, Landschaft, Geografie, Geschichte, nein. Nein, das ist nicht so wie ein durchkomponiertes Heimatbuch mit einer Struktur, empfohlen wird, genau das genau peinlichst einzuhalten. Das ist schon, es ist, also mit Fug und Recht kann ich das behaupten, das ist sehr, sehr ein innovatives Werk. Ich kenne kein Vergleichbares. Mit Fuge und Recht, ja. Mit Fuge und Recht, ja. Ich habe es jetzt mal auf den Lippen gelegen. Ich kenne kein Vergleichbares. Ja. Es ist wirklich ein Unikat, dieses Buch. Und das möchte ich auch noch erzählen. Was ist denn die Auflage übrigens? Wann's weg ist, über 2000. Und wann es weg ist, ist weg, ist oder? Ist weg, ja. Ah, ja. Ich habe nur Autorenexemplare für Leute, die ganz, ganz intensiv noch danach suchen. Vielleicht gibt es einmal eine zweite Auflage. Der Markt, Zielgruppe ist ja auch nicht so groß. Also das muss man mal schauen. Mal schauen. Da habe ich beim Thema Sauwald, möchte das unbedingt noch loswerden. Und zwar, da ist eine fantastische Wiese bei der Pankratzkapelle in St. Egidi. Wenn du das anschaust, diese bunte Vielfalt. Die Wollsackverwitterung. Ja, genau. Da sieht man einen Granitblock. Und da sieht man eine Wiese, die extrem bunt ist. Das ist meines Erachtens noch die schönste Wiese des Innviertels. Die schönste im Sauwald. Wiese. Dort gibt es übrigens auch den schönsten Hühnerstall des Innviertels. Was ist Hauptort von Sauwald? Ist Kopfing. In Kopfing gibt es eine Wiese mit Hühnerstall, das über das Innviertel dann hinweg schaut. Unter einem Baum steht der Hühnerstall. Aber die Hühner sind ja kurzsichtig, oder? Ja, leider. Aber wenn du da schaust, ist der schönste Hühner, die schönste Hühnerwiese des Innviertels. Aus Sicht des Menschen. Richtig, ja, okay. Der auf der Straße vorbeifährt mit dem Auto. Und das eine möchte ich dann sagen, diese fantastische Wiese, da sind eben die Stornagel drauf, diese Heidenelke, Pechnelke, Sandglöckchen und Ginster und, also Kartäusernelke. Diese fantastische Wiese ist von einem Ehepaar gepflegt worden über Jahrzehnte. Und wird mir eine Freude sein, dass ich im Sommer das fertige Buch diesen beiden bringe, als Dank. Die beiden sind, glaube ich, jetzt in einem Seniorenheim. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich ihnen dieses Buch mit Fotos von ihrer Wiese, wenn ich ihnen das bringen kann. Das sind schon Sachen, das ist für mich eine Erntezeit. Ja, das stimmt. Und das ist praktisch der Autor, der ihm nicht das Ergebnis präsentiert. Na, aber jetzt ist gerade eine Hornisse oder eine große Wespe. Nein, das ist eine große Wespe. Da muss man ein bisschen wegschubsen. Auf meiner Hose zerschellt. Ja. Das ist praktisch der Autor, der nicht jetzt das Buch schreibt und dann abgibt, sondern einfach diese Wechselwirkung. Also in der Physik gibt es ja, in der Quantenphysik, du kannst nicht messen, ohne das zu verändern. Du kannst nicht schreiben, ohne es zu verändern. Du kannst nicht fotografieren, ohne es auch nicht zu beeinflussen. Ist so. Ja. Ist so. Ich hoffe auch, was Positives bewirkt zu haben. Das ist, ich meine, es gibt ja verschiedene Motive, warum dass man sowas schreibt. Ne? Einerseits, dass man eben zeigt, dass man was weiß. Aber in dem Fall ist es wirklich für mich so eine Art meines Dankes an die Leute, die da wirklich noch schauen, dass eben auch landschaftlich noch was Schönes gibt. Weil Landschaft ist eigentlich, Landschaft gehört uns allen. Landschaft ist nicht Besitz, sondern Landschaft ist eigentlich ein Allgemeingut, so wie Luft. So empfinde ich das. Und Landschaft, und ich sage einfach Danke an die Leute, die praktisch dafür sorgen, dass es noch so schöne Dinge gibt, die man einfach da in einem Buch darstellen kann. Und es ist auch für mich eine gewisse Erntezeit, so Erntedankfest Das war ja eine rechtschaffene Arbeit. Also ich denke, das ist ja ein 450 Seiten ist ja jetzt nicht. Mit über 1000 Bildern. Also das über 1000 Bildern, das geht nicht so geschwind links nebenbei. Also im Kopf ist es lang entstanden. Geschrieben habe ich es innerhalb von knapp einem Jahr. Ja. Aber der Kopf war schon lange voll und das. einfach mal sortiert auszugeben, das, was man gesammelt hat, weil das ist ja praktisch... Und eben die Verständlichkeit, das war mir ganz ein großes Anliegen. Und das, was mich riesig gefreut hat, das ist das Netzwerk, dieses Expertennetzwerk des Innviertels. Mhm. Also ob ich jetzt einen Geologen habe, der mir jetzt mitgeholfen hat bei meinem Kapitel, oder eine Kunsthistorikerin, die mir mitgeholfen hat, oder meine Leute von Ried, von der Bunschu-Runde, also dieses heimatkundliche Buch, dieses Jahrbuch der Volkskundehauses Ried, alle die Historiker, also jedem, den ich gefragt habe, der hat mir bereitwillig geholfen und ob ich Fotos gebraucht habe, ob ich Informationen, Wissen, also das ist auf ganz, ganz breiten Füßen, und so breit habe ich da das Buch angelegt ist. Weil eben Wissen auch als Wert eben empfunden wird und dass man eben dann... Also für mich ist Wissen doch ein großer Wert. Die Menschen, mit denen du geteilt hast, eben diesen Austausch auch herzustellen. Das sind oft Leute, die wirklich im stillen Kämmerlein sammeln. Ich habe so tolle Exponate, Fossilien fotografieren dürfen von Kollegen ich glaube Neuhofen und Kollege aus St. Pantaleon, die Sammler sind, begnadete Sammler sind, und die unglaublich, also man weiß oft gar nicht, wie viel Wissen in der Region, in den Häusern praktisch, so ganz im Verborgenen da ist. Aber auch viel Blödsinn. Also viel blödes Wissen, viele Vorurteile, viel. Ja. Also kann man nicht ausklammern. Nein, das. Aber ich bin einfach so begeistert von dem, wenn man schaut, wie viel die Leute dann wissen. Und es gibt so viele Leute, die beschäftigen sich so intensiv mit Sachen. Und ich glaube auch Wissen, und das trennt auch Wissen von der Blödheit, wenn es um einen Anwendungsfall geht, also praktisch um etwas, also zum Beispiel über Bienen kannst du weltweit mit jedem Deppen reden. Also politisch nämlich zum Beispiel. Du kannst mit einem Rechtsradikalen, wenn er Bienen hält, über Bienen vernünftig reden und über Honig. Mhm. Das heißt, es ist etwas da, ein Wert, Bienen und der Prozess der Bienenhaltung, das über vielen anderen Blödheiten steht. Und ich glaube, dass das... Ja, die Sache. Aber das ist ja die Sache. Die Sache, die objektive Sache steht, die ist unverrückbar. Ob das halt links oder rechts oder oben oder unten ist. Das ist bleibt Biene. Ja, aber praktisch bei der Auseinandersetzung Menschen und einer Landschaft und Botanik und wie ist eine Landschaft und die Landschaftsräume. Da, ich glaube, da ist es nur vielleicht schon ein bisschen schwieriger noch, weil das Thema Landschaft war, für, also gerade die Nutzung Hügelland, auch das, so das Hügelland-Thema war für mich eine ganz schwere Geburt. Ja, warum? Ich habe das auch genannt, Moment, das Hügelland habe ich genannt, und zwar ganz bewusst, das Innviertler Hügelland im Wellental der heimatlichen Gefühle. Und zwar, wie geht's mir praktisch, da habe ich das reingepackt, und da habe ich lange überlegt, wie mache ich das? Weil ich habe gesagt, ich möchte kein Märchenbuch. Mhm. Ich möchte das so zeigen, wie es ist. Aber auch nicht Bauernbashen. Richtig, und das war mir ganz, ganz wichtig. Also dieses Bauernbashing ist mir zuwider. Mhm. Jedes Ding hat zwei Seiten. Und ich habe das versucht, möglichst objektiv darzustellen. Wirklich. Was ist Ding? Was ist die Sache? Und ganz, ganz wichtig. Und ich habe das auch Bauernkollegen zum Lesen gegeben. Das war mir auch wichtig, dass das praktisch, ich wollte wissen, bin ich daneben mit meiner Außensicht oder liege ich da richtig? Das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich das sage. Und ich habe gehört, okay, so ist es. Das hast du gut geschrieben. Und dann war mir wohl. Das war mir wichtig. Na, spannend. Und ich möchte. Also das Hügelland war schwierig? Hügelland war sehr, sehr schwierig für mich, ja. Wegen den Interessensgruppen, die es gibt. Richtig, richtig. Weil das Märchenbuch möchte ich nicht machen, aber auch nicht bashen. Und ich möchte einfach eine objektive Art und Weise finden, wo man sagt, okay, so ist es. Gell? Mhm. Und wichtig ist, und das habe ich auch in mein Vorwort reingeschrieben, das möchte ich jetzt vorlesen. Ja, ich möchte diesen Absatz vorlesen. Ja, gerne, ja, absolut. Im Vorwort. Das nun vorliegende Buch ist eine Art identitätsstiftende Liebeserklärung an meine Heimat, das Innviertel, und an die Menschen dieser Region. Aber es ist gewiss kein Märchenbuch, welches eine heile Welt vorgaukeln soll. Es ist, was es ist. Eine Reise durch Raum und Zeit hinweg über eine von der Landwirtschaft geprägte Region, die trotz all der intensiven Nutzung noch immer eine gewisse Vielseitigkeit aufweist und Charme besitzt und in den entlegenen Teilen, in der Ohrschicht, auch noch einen beglückenden Artenreichtum zeigen kann. Ähnlich wie in einer guten Partnerschaft soll man aber offen und ehrlich sagen können, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und, wo angebracht, auf das Lob nicht vergessen. Mein Motto: Die einzige Art und Weise, die Wahrheit zu sagen, ist gütig. Nur Worte eines liebevollen Menschen werden gehört. Dieses Zitat stammt von Henry David Thoreau, 1817 bis 1862. Der Autor von Walden. Von Walden, genau. Ja, Leben im Walden. Genau. Ja, das sollte es eigentlich ausdrücken. Ja. Michael, ich wünsche dir alles Gute mit der Ernte, mit dem Einbringen der Ernte. Mit Einbringen der Ernte nach dieser Arbeit. Und ich freue mich, wenn ich das Buch dann auch selbst in den Händen habe. Danke für den Einblick, den du durch dieses Gespräch jetzt gegeben hast, von welchen Richtungen du dieses Buch geschrieben hast und welche Richtungen du da in deinem Kopf zusammenführst. Danke für dieses nette Gespräch und diese befruchtenden Fragen. Ja, fein. Dann gut. Ja, dann schalten wir da aus und freuen uns auf die Zukunft. Da hast du noch... Soll ich das noch schnell vorlesen? Ja, freilich. Das ist eine tolle Beschreibung des Innviertlers. Ja. Die habe ich in einer alten Reisebeschreibung von Pillwein gefunden, 1832. Das möchte ich noch schnell lesen. Diese alten Reisebeschreibungen sind oft sehr brutal, gell? Also ja, aber dort, das ist, und zwar über den Innviertler, das habe ich auch, das ist so entzückend ist das. Der gewöhnliche Schlag der Kreisbewohner ist 5 Schuh und darüber. Ihr Körperbau schlank, wohlgebildet, nervig. Ihr Charakter gutmütig. Die Kleidertracht ehrbar, aber besonders in der Nähe der Städte und Märkte dem Wechsel der Mode und des Luxus sehr unterworfen. Um nur das Auge zu fesseln, sieht man besonders bei der Jugend fast monatlich, Klammer, 4-mal des Jahres schon ganz bestimmt, Klammer zu, andere Zeuge. Die intellektuelle Bildung schreitet immer mehr vorwärts. Man findet allenthalben rechtliche, verständige Männer, wenige Verbrecher, höchsten Schwärzer und Wilddiebe. Vielen Sinn für das Schöne, Gute und Nützliche, für schöne Kanzelvorträge, hübsche Musik, Bücher. Indes darf große Anhänglichkeit an altes Herkommen, einreißendes Sittenverderbnis nicht in Abrede gestellt werden und eine größere Menge von Feiertagen dürfte wohl kaum in einem Kreise ob der Enns begangen werden als in diesem. Das war eine Kurzbeschreibung vom Innviertler, ja, der typische Innviertler. Können wir stolz sein. Das war Lobster und Tentakel Nummer 60, der Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.